Studio. Was ich aber eigentlich prima finde, macht das hier alles halbe Arbeit. Hi Johnny, hast du jetzt das Mikrofon offen? Hat das mit der goldenen Badewanne ernst gemeint? Das würde mich aber echt interessieren. Fahrt ihr da jetzt wirklich ins Hotel? Und was musst du dann da machen? Ich muss nichts machen. Also das ist nicht unter Zwang. Ich mach das gerne. Du machst das gerne, was du da machst? So wie vor 3 Jahren? Ja, na, es ist eine... Das ist eine lange Geschichte. Ja, und ich, wir hatten eine Zeit und wir haben jetzt halt drei Jahre waren es, das kommt mir vor wie 3 Wochen. 3 Jahre lang nicht mehr miteinander geschrieben und gebadet auch nicht. Nee. Ja. Mensch, ich habe jetzt hier voller Neid eurem Gespräch zugehört. Das ist ja, wenn so alte. Ist mir immer noch der Zacken zu hören, wa? Ja, ist geil. Das ist aber echt wie eine Hip-Hop-Platte. Finde ich doch krass. Vielleicht mal ein bisschen höher. Ach nee, ist der falsche Regler. Oh, verdammt, da fällt mir, ich muss für Donnerstag einen Beitrag machen. Harvey Hip-Hop. Ja. Kinder, wer jetzt am Donnerstag gerne einen Beitrag über Hip-Hop hören wollte, Johnny macht da ihn, der wird sicher sehr gut. Wann wird der ungefähr laufen, Johnny? Du hast keine jetzt Ahnung. Eben eine neue CD rausgemacht. Nee, ich hab vorhin voller Hip-Hop. Neid draußen gesessen und gedacht, das ist schon toll, wenn sich so olle Rocker unterhalten, so alte Rockstars und erzählen so viel von früher. Man ist irgendwie, also ich fühle mich da immer ausgeschlossen, wie wenn irgendwie die Väter über den Krieg geredet haben. Nur dass goldene Badewannen doch besser sind als Stalingrad wahrscheinlich. Naja, zu unserer Zeit gab es ja noch keine goldenen Badewannen bei den Tourneen. Das ist jetzt erst so, wenn man in Charts ist wie Terry Hawks. Aber haben wir über alte Zeiten geredet? Nö. Nee, naja, zum Schluss so goldene Badewanne und so. Ja, gut, das sind doch zugehört. Eher private Geschichten, so, die ja. Eigentlich auch niemanden. Mensch, gibt es da noch ein paar schöne private Geschichten so zu erzählen? Ja. Hört ihr mal gerne, ja? Ja. Würdest du die auch gerne erzählen? Jetzt nur mir oder auch on air? Nee, schon lieber nur dir. Nur mir? Ja. Ja. Na, dann mach jetzt die Mikrofone. Weil ich habe ja die zu. Geschichten von dir und. Ich mach jetzt einfach mir mal die auch Mikrofone nur zu. Ich erzählt, deswegen. Naja, zum Beispiel, wenn ihr. Nee, jetzt hast du wieder aufgemacht. Ach, echt? Ja. Mal die Kopfhörer ab, wir tun mal so, als ob. Nee, gut. Naja, klappt nicht. Bitte mache ich Mikrofone wieder aus. Kinder, ihr müsst jetzt mal Verständnis haben, dass mal eine Minute Schweigen ist, weil Johnny erzählt mir jetzt ganz tolle Geschichten von früher. Ihr habt hier. In einer Minute? Na, sag mal, also so lange kann das ja nun nicht hier dauern, was du da erlebt hast, nein, oder? Du willst wieder jetzt so, rechne mal so zusammen. Du willst nur wieder so die Kurzfassung und so. Nee. Johnny, du bist doch Bade, ja, goldene Badewanne. Stöpselrin, Wasserin, dafür hast du 40 Sekunden Zeit. Und dann Stöpsel raus, Wasser raus. Oder Handtuch rübergeworfen. Ja. Echt, wie lange brauchst du denn 40 dafür? 40 Sekunden, das, was du gesagt hast. Dazwischen 40 Sekunden. Nee, das war ja nicht 40 Sekunden, das war jetzt. Nee, du, ich sag dazu jetzt nichts, wenn du das so zusammenfasst. Das ist schon okay. Ich kann mir schon vorstellen, was ich dann da so zurückschließe, sozusagen. Ich mache jetzt das Mikrofon zu, die Hörer können hier ein bisschen Plattenrauschen hören und wir reden mal Tacheles eine Minute. Ja, Tacheles, okay. 40 Sekunden. Tacheles. Ist schon klar. Jetzt so machen wir das. Liebe Hörer, dreht nicht gleich wieder durch und sucht das schnellste Radio von der Welt, sondern bleibt mal dran, ihr habt schöne Plattenrauschen, wie man sonst nur auf Hip-Hop-Platten hat. Echt ein geiler Sound. Echt, Johnny? Echt? Nee, das glaube ich dir ist nicht. Das ja. Ach, und das Geräusch, kann was da kommt, sein. Ja, wenn echt? Du praktisch dein... Oh, sind wir wieder auf Sendung? Da hat irgendein Idiot die Mikrofone angemacht. Ne? Das Licht ist ja vorbei. Kinder, der hat mir eine Geschichte erzählt. Na gut, aber was aber soll's? Also im Endeffekt, also wenn ich zurückgucke, ja, dann denke ich auch, man macht das ja hinterher größer, als es war. Und deswegen... Ey, wobei, Johnny, jetzt mal ehrlich, die Geschichte, die du mir erzählt hast, ey, größer kann man sie nicht machen, wenn sie so war und ich glaube, dass sie so war. Nee, aber ich glaube, man übertreibt echt. Da schon ein bisschen hinterher. Also ich glaube schon, dass man da ein bisschen, weißt du, unbewusst, also nicht mit Absicht, ich brauche da nicht angeben irgendwie mit Johnny, ich glaube nicht. 60 Sekunden ich oder so. Ich kenne mich aber echt als einen feinen, schlichten, jungen Menschen und wenn der was erzählt, dann hat er oft Hand und Fuß und. Das finde ich schon. Ja? Ja. Gut. Noch eine schöne Nachhausemusik für dich? Ja. Tschüss, mein Kleiner. Hast du wieder eine schöne Sendung gemacht? Du auch. Ach, nee. Nee, ich mache erst. Stimmt. Schlaf, mein kleiner Johnny. Schlafe ein, mein Kind. Singt zur Nacht der Wind. niemand aus. Schlaf, mein kleiner Johnny, schlafe ein, mein Kind. Träum, dass alle Menschen deine Freunde sind. Uhr 14 mit kurzer Verspätung beginnt jetzt der Sprechfunk und zwar mit einem schönen Jingle. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und die Sendung beginnt nicht nur mit einem Jingle und mit einer Zeitansage, sondern auch mit einer Kardinaltugend, der zu befleißen, ich wahrscheinlich, wo ich der Einzige bin, der sich dieser noch befleißigt. Es ist eine Tugend des Anstands, es ist eine Tugend der Aufrichtigkeit, es ist eine Tugend, die heute kaum noch geübt wird. Eigentlich wollte ich eine Tugendsendung machen. Ich habe mich dann doch entschlossen, keine Tugendsendung zu machen. Wer sollte da in diesen heutigen finsteren Zeiten überhaupt anrufen hier? Und da ich unter enormen Erfolgsdruck stehe, da immer viele Leute hier anrufen müssen und das auch sehr gut beim Hörer ankommt, wenn mir zum Beispiel Schläge angedroht werden, habe ich gedacht, wirst du doch ein Thema wählen, das die Möglichkeit bietet, dass auch Leute anrufen. Zum Beispiel jetzt aber zurück zu der Tugend, die zu befleißigen ich immer noch das Vergnügen habe, ist ein bisschen oldschool, ist ein bisschen, sagen wir mal, Kavaliersdelikt passt jetzt nicht, trotzdem Kavaliersdelikt ein wunderbares Wort ist. Kinder, ich übe Selbstkritik. Männer sind meist übertrieben im Lieben, sind in Bezug auf die Frauen ein Grauen. Weit über all ihre Grenzen, wollen vor den Frauen sie glänzen. Ist es der Knopf los, sofort sind sie kopflos und wissen dann leider nicht mehr. Ein kleiner gerne groß, ein kleiner gerne groß, bleibt doch ein kleiner. Denn so ein gerne groß ist dumm und glaubt ja bloß, wie er kann's keine. Wenn es drauf ankommt, dann ist er genauso ein Mann wie irgendeine. Er ist gar kein Treffer, im Gegenteil ein Blöffer, denn er wäre eben bloß gerne groß. Ein kleiner gerne groß, ein kleiner gerne groß, bleibt doch ein kleiner. Denn so ein gerne groß ist dumm und glaubt ja bloß, wie er kann's keine. Das imponiert immer wieder den Frauen, ob sie nun schwarz sind, ob blond oder braun. Denn im Stillen liebt jede trotz allem Gerede ja bloß gerne groß. Kinder, da ihr mit dem Umgang mit Selbstkritik nicht so geübt seid wahrscheinlich, das ist nicht ganz so ernst zu nehmen. Selbstkritik sagt man so, macht man, aber meint sie nicht ganz so ernst. Musik. kleiner gerne groß, ein kleiner gerne groß, bleibt doch ein kleiner. Denn so ein gerne großes Dummen glaubt ja bloß, wie er ganz keiner. Wenn es drauf ankommt, dann ist er genauso ein Mann wie irgendeiner. Er ist gar kein Treffer, im Gegenteil ein Bluffer, denn er wäre eben bloß gerne groß. Ein kleiner gerne groß, ein kleiner gerne groß, bleibt doch ein kleiner. Denn so ein gerne großes Dummen glaubt ja bloß, wie er ganz keiner. Das imponiert immer wieder den Frauen, ob sie nun schwarz sind, blond oder braun. Denn im Stillen liebt jede trotz allem Gerede ja bloß gerne groß. Ja, Evelyn, da hast du mir, glaube ich, keinen Gefallen getan. Jetzt sitzt hier aber strikt weiter im Programm, sind ja viele, viele Programmpunkte zu erledigen, auf dass es wieder eine bunte, lustige, schöne Sendung wird, an der viele ihren Spaß haben und die auch die Kollegen gut finden, denn es ist ja wichtig, nicht nur, dass Hörer da sind und die Sendung prima finden, sondern ganz, ganz wichtig ist, dass die Kollegen, die jetzt Radio hören und möglicherweise morgen den heutigen Radiotag auswerten, dass die bestrickt, bezirzt, begeistert sind von den unterschiedlichen Sendungen, insbesondere aber da spricht der Egoist, nicht der gerne große, sondern der Egoist, insbesondere natürlich von meiner, und dass die morgen gleich Tagesordnungspunkt Nummer 1 auf der Auswertungssitzung wird. Darauf habt ihr wenig Einfluss. Nee, darauf habt ihr auch eine Menge Einfluss, nämlich durch intelligente Anrufe. Die sind aber nicht so leicht zu fabrizieren. Ich habe Einfluss dadurch, dass ich versuche, hochintelligente, nette, sympathische, die Herzen junger Hörer und älterer Kollegen öffnende Worte. Schon habe ich den Anfang des Satzes vergessen, was es mir verunmöglicht, ein Ende zu finden. Insofern will ich diesen Satz, der eben auf Worte endete, mit 3 Punkten ausklingen lassen. 3 Punkte sind im Radio ganz schwer zu transportieren. Darum sehe ich mich an dieser Stelle eben genötigt, zu erklären, dass da 3 Punkte sein sollen. Eine Erfindung, die noch aussteht, nämlich wie man 3 Punkte im Radio transportieren kann, soll mir jetzt aber egal sein. Ich kann mich nicht um alles Elend in dieser Welt kümmern, sondern habe mein hier mir selbst vorgenommenes Programm endlich zu absolvieren, auf das ich dann auf 100%ige Planerfüllung am Ende der Sendung zurückschauen kann und sagen kann, ich habe meine Hand für mein Produkt 3 Punkte. Wir hören jetzt erstmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung, der wie immer in verdienstvoller Heimarbeit von DD absolviert wurde, gerahmt von wunderbarer Musik. Der erste Titel, den wir hören würden, ist von Rec Dement, einer der großen Schlagerstars, den die DDR, ein gerne großer Schlagerstar, den die DDR hervorgebracht hat, mit dem wunderbaren Titel Sag Ja. Und das wird dann von Peter Albers abgenommen, eine Single, die mir der verdienstvollerweise wieder mal der Allende Club in Köpenick zugeschickt hat. Jetzt hören wir aber erstmal Rec Dement, wenn ich jetzt mich orientieren kann, auf welcher Plattenspieler der denn eigentlich liegt irgendwo. Klingt wie Rec Dement. Ist, glaube ich, was klingt wie Rec Dement, ist auch Rec Dement. Und dann eben der Zusammenschnitt von DD von der letzten Sendung. Sonne im Frühling bricht das Eis. Du hast mir zugelacht. Nun singt der Wind die Frage leis, die sich mein Herz ausgedacht. Liebst du den Sonnenschein? Sag ja. Okay, na, ich meine, das ist doch eigentlich ein klasse Titel, aber irgendwie nervt er. Ich meine, der passt wie die Faust auf diese Sendung, aber ich nehme an, ihr habt Verständnis dafür, wenn ich jetzt mal zwischendurch eben auf 78er Geschwindigkeit umschalte. Klingt wie Kowalski, wenn so einer so singt, dann ist er entweder kastriert oder Countertenor. Oder der Plattenspieler ist falsch eingestellt. Ein Leben lang, dann sage ja. komm rein, wie geht's dir? Blendend. Und wie war dein Geburtstag? Beschissen. Na, im knappen halben Jahr hast du ja wieder. Das ist schon mal schön. Ja, man altert schneller, wenn man alle halbe Jahre so Geburtstag hat. Sind wir ja, senile, blöde Säcke. Würde ich mal so sagen, genau, besonders du. Nee, würde ich, weg dagegen. Na, nächstes Mal kannst du ja auch den Tusslichter Dings da einladen und dann ein bisschen schmissige Musik ist nicht aber so aber wenn öde, ihr euch da irgendwie die Fressen polieren wollt, wäre doch vielleicht Heavy Metal angesagt. Ja, angesagt. Oder Maruscha, da werde ich auch mal gewalttätig. Ich muss mal drei Wochen im Krankenhaus, musste ich so Mutantenstadel und Roy Dreck und so hören. Ja. So, das war auch ziemlich gemein. Ja. Wie hat sich denn durch diese erschütternde, wie sagt man, Grunderfahrung dein Verhältnis, also deine Weltsicht verändert? Kannst du das irgendwie resümieren? Klar, mir ist aufgefallen, dass so manche Radiosender hier echt gegen die Menschenrechte verstoßen. Ne? Mhm. Hast du übrigens auch Hunger? Kann ich dir was anbieten? Mhm. 200 Brötchen. Gut, Vorsicht mit dem Zeitungsstapel da. Wieso? Keine rausnehmen, nicht rausziehen. Wieso nicht? Na, die ganze Schrankwand stützt wie bitte? Sich da. Ei. Mhm. Hast du eine Hausratsversicherung? Nee, aber du verdienst ja ganz gut. Ja. Sieht hier aus. Ja. Mein Herr. Ja. Radio scheint ja noch zu gehen. Du könntest übrigens mal deinen Fuß hier aus dem Blumenkübel von der gut, Zimmerpflanze. Also insofern wäre oben hui, unten fui. Stimmt, die Palme sieht jetzt aus wie du. Danke. Aber nur unten rum. Richtig. Kannst du mal an die Tür gehen? Das hat, glaube ich, geklingelt. Mann, ich hört mit Missfallen, ja, du merkst es. Du hast doch Beine und bist fit. Hast du Probleme im Schritt? Und wer ist da? Ach, wer ist denn da? Küsschen gefällig. Wer ist denn da? Jetzt ist ein Essengeld kassierender Pizzahändler hier namens Mirko. Oh, den Fressdienst habe ich ganz vergessen. Mirko, der Gackelboy. Was haben wir denn hier überhaupt? Eine Pizzakalzone von Mirko ausgetragen. Ah, ihr kennt euch. Vielen Dank, Mirko. Ja, Tag, Mirko. Guten Abend erstmal. Guten Abend. Ja, Mirko, du siehst so genervt aus. Was hast du denn auf dem Herzen? Dass ich eben ein Essen ausfahre. Ja. Ja, und man steht vor der Tür, klingelt wie ein Verrückter und keiner öffnet. Ja, ich hab's nicht gehört, hier war so ein Chaos. Und jetzt wird das notiert, um eben solche Sachen zu vermeiden, dass sowas wieder geschieht. Oh, war ja. Ehrlich? Ja. Jetzt habe ich gar keinen Hunger mehr. Ein junger hungernder Pizzahändler muss mit ansehen, wie eine noch voll funktionstüchtige Pizza weggeworfen wird. Ja, ist irgendwie ziemlich stressig, wenn man dann mal Essen ausfährt und Hunger bekommt, ne? Ja. Tja. Aber muss man durch. Na, das klage ich an. Bezahlen muss das Ding ja trotzdem, die 17. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, klar, würde ich nicht sagen. Sag mal nochmal die Nummer. Ja, die 17 für 19,50. Ja, von querulantischen Kunden. Ja, hier stimmt jetzt so. Jetzt ist der Abend auch vorbei. Und nun werden wir alle nach Hause gehen. Ich schmier die 200 Brötchen. Ich hab schon richtig Hunger, ich danke dir. Ja, bitte. Ja, tschüss. Tschüss und lass die Tür vorsichtig zufallen. Tschüss, Mirko, du kannst ruhig mit der Tür knallen. Weil die Wände so baufällig sind. Das ist ja nicht schön. Immer Ärger mit dem Pizzalieferanten. Du weißt, die klauen Hühnergötter. Hier, deine Brötchen sind übrigens fertig. Nö. Was? Will ich jetzt nicht. Ey, die habe ich extra geschmiert, sind 200. Oh Mann. Ist vielleicht ein Schlag Creme Fraiche? Ich nehme an, dass du mir jetzt quasi Prügel angedroht hast. Wieso? Nee. Nur ein Schlag mit Maishockeyschläger in die Fresse. Du wirst diese Brötchen jetzt aufessen. Ja. Aber was ist denn mein Lieber. Für ein Geräusch aus der Küche, das zischt so. Zünd mal die Zigarette lieber nicht an. Wen meinst du jetzt? Anspielung auf die exquisite Musikauswahl, die heute wieder zu hören sein wird in dieser Sendung, die aber auch in jeder Sendung eigentlich zu hören sein wird, zu hören ist, heute aber besonders zu hören sein wird. Wir suchen dabei Musik als die Art sei. Musik als die Art sei. Die macht uns froh und sorgenfrei. Die trägt das Glück in jedem Blick. Musik, Musik für die Pärchen beim Küssen. Musik, Musik für die Traum. Idiot, hätte doch irgendwie Rick Dammond ausspielen sollen. Dann wäre es jetzt nicht erst 22.08 Uhr und dann kämen nicht zwei Minuten zu früh die Nachrichten. Klasse gesagt, oder? Fritz Kurzinfo. Zustimmung nach der CDU-CSU-Fraktion haben sich am Abend auch die Sozialdemokraten für die beabsichtigte Erhöhung der Bezüge für die Bundestagsabgeordneten ausgesprochen. Die FDP-Fraktion hatte die Neuregelung heute einstimmig abgelehnt. Prognose in einer UNO-Studie über den globalen Treibhauseffekt wird darauf verwiesen, dass im kommenden Jahrtausend die Durchschnittstemperatur um bis zu 4,5 Grad zunehmen wird. Bis zum Jahr 2010 müsse zudem mit einem Anstieg des Meeresspiegels um einen halben Meter gerechnet werden. Kooperationen Bosnien und Kroatien haben sich darauf geeinigt, die Zukunft der von ihren Truppen in Bosnien eingenommenen Gebiete gemeinsam zu regeln. Forderung: Brandenburgs Ausländerbeauftragte Berger hat sich für ein Einwanderungsgesetz für die Bundesrepublik ausgesprochen. Auch der Status von Kriegsflüchtlingen müsse endlich geregelt werden, erklärte sie anlässlich der bevorstehenden Woche der ausländischen Mitbürger. Sport. Fußball: In der zweiten Runde um den DFB-Pokal spielten am Abend unter anderem VfB Leipzig gegen Schalke 04 0:1, Kaiserslautern gegen Wattenscheid 3:0, Dortmund gegen Uerdingen 3:0, Freiburg gegen Bielefeld 1:0 und 1860 München gegen Eintracht Frankfurt 5:1. Und das waren all die Paarungen, wo Bundesliga-Vereine mitgespielt haben. Oh, Paarung war klasse. Wetter. Nachts aufkommender Regen zwischen 10 und 13 Grad, morgen zeitweise Niederschlag bis 17 Grad. Und Verkehrsmeldung haben wir keine und wünschen euch eine gute Fahrt. Und für dich habe ich einen Gruß, und zwar von einem Captain Kirk Küttner. Nicht Captain Kirk Kuttner, sondern Captain Kirk Küttner. Das ist ein Hochstapler, glaube ich, ein gerne Gruß. Ich danke dir für deine Nachrichten. Das war Thomas Wieler am unsere Nachrichten, wie wir im Radio so gerne sagen. Jetzt kommt denn so ein Promoteil. Promoteile heißen die und das handelt vermutlich, um eure Aufmerksamkeit jetzt zu bündeln. Ich denke, dass ihr da oft sehr unaufmerksam seid und nicht genau zuhört. Das handelt von den Krupps. Strom und Stahl. Elektronik und Metall. Fritz präsentiert die Krupps. Die Krupps live in Berlin. Donnerstag, 5. Oktober im Huxleys. Präsentiert von Fritz. Ey Kinder, ihr merkt, hier steht ein Genie hinterm Mikrofon. Ich habe gesagt, handelt von den Krupps und handelt tatsächlich von den Krupps. Das wissen die anderen, wissen das immer vorher nicht. Sag mal, was macht ihr denn da schon in der Leitung? Gut, na, ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen. Mit Punkt, Punkt, Punkt hast du doch im Jingle drin. Das klingt ungefähr... Stimmt. Ja. Das könnte ich ja wahrscheinlich so irgendwie selber machen. Mal kicken, wenn man jetzt... Ach, jetzt ist er... Ja, genau so klingt Punkt, Punkt. Nur nicht so klingt das. Oh. Ach, ist aber toll. Da kann man schicke Melodien hier spielen auf dem Teil. So, wenn jemand in der Lage wäre, zum Beispiel auf seinem Telefon schöne lustige Melodien zu spielen, dann könnte er hier auch anrufen und müsste dann aber lustige Melodien vorspielen. Am besten wäre natürlich, das hängt mit der heutigen Sendung zusammen, ein Hendrix-Cover. Ich weiß aber nicht, ob man das per Telefon hinkriegt. Was machst du schon in der Leitung? Wer? Ich? Ja, du. Mit wem rede ich denn hier? Ach, wen schaue ich denn da an? Hm? Den Löffler. Den Löffler, na siehst du. Bin ganz blöd. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Hast du eine Rückkopplung? Wunderbar, die ist schon mal, das ist schon mal anständig. Ist aber wie Hendrix, ne? Ja, ja, ja, du musst so ein bisschen, man kann das mit dem Körper ein bisschen dann den Lautsprecher abdecken, dann verändert sich das. Dann könnte man schlichtere Melodien rückkoppeln. Aber er hat nicht so viel Körper. Ich danke dir erstmal für den Anruf. Was treibt dich schon zu so später Stunde hier in die Leitung, ohne dass du überhaupt weißt, worum es gehen soll? Ah ja, ah ja, maulfaul, gleich eingeschüchtert. Kaum redet der Onkel mit einem, der traut, bringt man sich kein Wort mehr raus. Aber der Mut reicht, um hier 0331721, wie heißt das? Nee, nicht 0331 74 81 110 zu wählen. Wählen Kinder, Kinder, ihr seid aber auch. Wer bist denn du? Ja, grüß dich, ist Tom. Tag, Tom. Ja, Mensch, hör mal, also ich bin ja jetzt schon richtig enttäuscht, dass schon jemand dran war, weißt du? Weil ich wollte dir gerade sagen, dass du 50% deines Bildungsauftrags erfüllt hast. Inwiefern? Naja, weil bei den zwei Hörern, die normalerweise da sind, den hast du bei mir und du hast mir heute mal ja ganz wichtig beigebracht. Da bin ich völlig begeistert. Ich weiß jetzt, warum Johnny Musiker geworden ist. weil vorhin hat er seine Mutter gesungen, ne? Hast du ja gespielt. Ja, ja, ja, ja, ja, klar. Du wirst dich erinnern. Ja, da hat er aber erstaunt, wie seine Mutter ihm auf einmal von der Schallplatte in die tönte. Mein Junge Johnny, ne? Also das war ja völlig bombastisch, ne? Du bist also dein Bildungsauftrag heute wieder völlig nahe. Ja, habe ich auch nur gespielt, um ihm zu zeigen, wo der Hammer hängt, weil mich akzeptiert er nicht als Stiefvati. Die Rolle spielst du, ja? Trotz, naja, ich fühle mich einfach irgendwie ein bisschen, Stiefvati ist übertrieben, ich habe einfach, hier im Sender gibt es ab und an Probleme und dann gibt es Kollegen, mit denen klappt das nicht so richtig und dann werden ältere, erfahrene rangerufen und sagen, ach, übernimm noch mal eine Patenschaft und dann habe ich mich breitschlagen lassen. Jetzt habe ich eine Patenschaft für Johnny übernommen. Mutterhäuser kenne ich ja weniger, währenddessen den Videos ich dann doch schon eine Weile und so und da war ich bislang nicht untergekommen. Ja? War der schon immer so? Du, der war noch besser früher. Besser? Aber man wird ja auch nicht jünger, ne? Ja. Ob das jetzt etwa an meiner Patenschaft liegt? Ich glaube, der ist. Der war ganz früher besser, dann war er schlechter und jetzt ist er aber, glaube ich, super. Im Augenblick ist er voll gut. Ey, seitdem ich gieße, blüht er und der gedeiht er, der Junge, du solltest ihn mal sehen. Wobei, mein Lieber, jetzt driftest du ganz schön in einen Füchtern. Die Ohren stehen so unter Blut bei ihm, das ist so klasse. Ja, aber du driftest einen ziemlichen Opportunismus ab, weil vorhin war doch mal so irgendwie so ganz vorsichtig angedeutete Ding mit der Selbstkritik, ne, mein Lieber? Ja. Ja, ja, du wolltest ganz selbstkritisch sein und jetzt klopfst du dir so massiv. Nee, komm. Das heißt immer Selbstkritik und Eigenlob. Das bildet ist dialektische Einheit, die miteinander schwer verschränkt ist. Selbstkritik halt abgeliefert. Und jetzt habe ich noch 2 Stunden und 29 Minuten für Eigenlob ein bisschen. Verstehe, du hast also praktisch einen großen Gefrierschrank zu Hause. Naja, weil man steht ja auch unter dem Druck. Kick mal, der Hörer lobt ja nicht, die Kollegen loben einen nicht, muss man selber machen. Alles muss man sowieso selber machen. Bis hin zur Selbung. Du wolltest mich loben jetzt? Ja doch, wollte ich gar nicht machen. Aber na dann mal zack. Ja nun, aber komm ich gleich. Zeit läuft. Zeit läuft. Mir, warum ey, wertvolle Sendezeit läuft, ohne dass ein Lob zu hören war. Bist ja wieder mal sowas von gut, ja? Ist das schon gut, reicht das? Sollte ich noch was? Was heißt, wenn du sagst, du bist ja heute wieder mal sowas von gut, dann klingt es doch, als ob ich sonst immer schlecht sei. Ja, das soll ein Lob sein? Na, wenn du mein Lieber, ja, dir einen Ghostwriter für dein Buch besorgst, ja? Ich bin ja völlig. Ey, weißt du, was du brauchst? Na? Einen Paten. Erinnert ihr euch mal, an den Ohren greift. Nee, habe ich nicht. Ich bin mit Johnny voll ausgelastet. Dem Jungen immer hinterherrennen, kannst du dir ja vorstellen. Lass den doch mal sein Ding. Ach, dass der pünktlich zur Sendung ist, dass er das richtige Jingle drückt, dass er das vorliest, was ich ihm aufgeschrieben habe, wenn er Musik ankündigt. Aber eine eigene Schiene muss er ja auch haben. Ich meine, da muss er einen Wiedererkennungseffekt haben. Ah ja, nur habe ich ihm heute hier ein paar Freunde ins Studio gespielt, dass sie ein bisschen gestellt, dass sie ein bisschen miteinander spielen können. Und was machen sie? Quatsch, ja, Terry Hawks. Ja, kenne ich. Dallern so rum, ey, nur weil du selber mal nicht aufpassen kannst. Aber du bist ja ganz genau, dass sie sich verkracht hatten. Die wollten sich eigentlich schon lange nicht mehr sehen. Ah. Jetzt sind die wieder um die Ohren, ja? Naja, gut, ist ja ganz nett. Aber ich meine, ich sitze draußen und stricke ihm warme Hosen, weil jetzt die kalte Jahreszeit kommt und der Junge ja nun nicht ewig in seinen kurzen rumrennen kann. Jetzt wird mir alles klar. Naja, Mann, ey, da hast du voll zu tun als Pate. Der Pate, kennst du den Film eigentlich? Ja. Aber das läuft hier anders, viel friedlicher. Ja, verstehe. Die haben ja kaum gestrickt. Der Schäfer als solcher, das haut mir den Dach doch irgendwo. Nicht der Schäfer, der Stricker. Nee. Strickdrehen. Der strickt denn? Der Strickdrehen. In der Berufsausbildung eines Schäfers ist durchaus das Stricken ein Bestandteil dessen. Ey, sag mal, wie sagst du gerade, was mir gerade auffällt, dass du mich hier voll in ein Gespräch verwickelt hast? Ja, kannst du mal sehen, ne? Ja. So gleitet mir die Sendung aus den Händen. Ja, na, aber da kannst du mal sehen. Apropos Hände, da wollte ich ja schon mehrmals drauf. Was heißt denn apropos Hände? Gefrierschrank zu Hause. Willst du jetzt auf meine körperlichen Benachteiligung anspielen? Ja, weil meine Hand für mein Produkt, ne? Du hast ja die ganzen Hände alle im Kühlschrank, ne? Ich glaube, es ist jetzt Zeit, Schluss zu machen. Schluss! So, wer bist denn du? Was suchst du schon in der Leitung? Ja, hallo, hier ist der Kai. Hast du da was zu suchen in der Leitung? Ja, fast nichts, aber ich. Siehst du dann aber raus. Zack, und schon ist er draußen. Tag. Tag. Tag. Tag. Ist doch schön, so begrüßt zu werden, wa? Kann man wohl sagen. Ist schön, zurückzugrüßen. Im Grunde macht es Sinn und hat sich das. Ja, selber. Ja. Ja, und weiter so. Ja. Sag ja, tschüss. Tag. Hallo. Hallo? Ja, wer bist denn du? Hi, hier ist Corinne. Corinne, ey, du kannst doch jetzt noch nicht schon in der Leitung sein, ohne dass ein Thema zum Beispiel gesagt ist. Und wir sind noch weit entfernt davon, dass ich überhaupt ein Thema verraten werde. Vielleicht wollte ich dich ja was fragen. Du wolltest mich was fragen? Hast du die Postkarte bekommen? Ja, die habe ich bekommen. Siehst du? Soll ich die vorlesen? Thema gar nicht. Die war aber ganz intim eigentlich, weil die war nur zwischen uns beten, oder? Ja, sicher. Ich sag dir auch nicht, was draufstand. Ich wollte wissen, ob du sie bekommen hast. Soll ich die vorlesen? Nein. Nee? Nein. Aber vorne vielleicht auch nicht vorlesen, oder? Vorne kannst du vorlesen, also was auf dem Bild drauf ist. Aber das biologische Schälkur? Für die schönsten Stunden des Lebens? Ja, aber das musst du nicht alles vorlesen. Ja, das lese ich mal nicht vor. Bleib mal beim Kräuterhaarwasser. Vorzüglich gegen Haarausfall und Schuppen fördert den Haarwuchs. Warum schickst du mir so eine Karten, Corinna? Haarwuchsöl. Nicht Corinna, Corinne. Corinne. Yep. Weiß nicht, wieso, einfach mir war so. Ich hatte dich das erste Mal im Fernsehen gesehen und dann... Dir war so? Mir ne, du hast mich zum ersten Mal im Fernsehen gesehen und schickst mir eine Karte, in der unreine Haut gegeißelt wird, wo Wimpernwuchs balsam angepriesen? Kennst du diese Karten nicht? Die kann man immer umsonst in den Cafés mitnehmen und das ist immer gut, wenn man günstig... Ey Corinne, das macht es nicht besser, dass die Karte auch außerdem noch umsonst ist. Impertinent und umsonst. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, nee, aber wieso? Sei doch jetzt nicht mal nicht so eklig zu mir. Ich bin ja nicht eklig zu dir. Tommy Watch ist immer schon so pervers, ekelhaft zu mir. Echt? Bist du auch noch so eklig zu mir? Hey, Corinne, soll ich meine Vermutung äußern? Ja. Ja. Ich habe den Eindruck, dass Tommy Watch möglicherweise allen Grund hat. Was schickst du denn dem für Karten? Nee, nicht so eine netten. Nee? Nee, dem schicke ich immer nur Steglitzer Wochenblatt. Ja, das ist das Richtige für den. Da ist er dann voll. Das ist seine Welt. Das ist seine Welt, glaube ich. Ja, und dann hat ihm neulich irgendeine Hörerin das Kreuzberger Wochenblatt geschickt und ich habe ihm das Steglitzer Wochenblatt geschickt. Ja, naja. Ja, das sind tiefsinnige Themen, ich weiß. Ist eben ein Provinzmoderator, der Kollege Wosch. Nee, aber ich bin ja begeistert, dass ich durchkomme, weil man... Hast du gemerkt, ich habe jetzt aber noch... Ich muss schnell nochmal sagen, falls der jetzt zuhört oder andere zuhören. Ich habe hier hinten noch so ein Lachen rangehängt, was klarstellen soll, dass das mit dem Provinzmoderator eine ironische Bemerkung war. Ja, ja. Dadurch ist das jetzt gleich auch wieder eine ironische Bemerkung geworden. Kinder, die Welt ist so kompliziert. Sag doch mal Nee, ich habe ja noch viel zu machen. Ich wollte jetzt hier bloß mal die Leitung durchgehen und kicken, wer sich da so rumtreibt. Ja. Sag mal, ist Tommy Wheeler... Corinne. Kannst du mich zurückstellen zu Tommy Wheeler? Ey, sag mal, du bist ja hier absolut Fritz-Männer fixiert. Was kriegt der für Karten? Nee, aber ich rufe, wenn überhaupt, rufe ich nur bei Tommy Watch an. Und da kennt man halt Tommy Wheeler, weil Tommy Wheeler öfter da die Anrufe entgegennimmt. Ich kenne den auch. Ja, na, das ist ja auch ein Knuddelbärchen. Nee, musst du extra nochmal anrufen. Kann ich von hier nicht machen. Nee. Oder? Kann man das von hier, kann man das wieder rausnehmen? Ja? Der, nee? Also, einer sagt nee, einer sagt... Nee, aber wenn ich jetzt wieder rufe, dann bin ich ja wieder gleich bei dir. Na, naja, pass mal auf, dann stelle ich dich mir hier auf so eine Haltestelle. Mhm. Ja, und dann wollen wir mal den halbautomatischen Anrufbeantworter als ahnungslos geißeln. Du kannst nämlich doch rausgenommen werden. Ah ja. Ja? Gut, wäre ich jetzt ja eine Mäuschen, was du dem Wieler nur wieder erzählst. Erst sitzt mir die Ohren voll, dann schwärmst du von Wosch und jetzt Wieler. Mann, da fühlt man sich total entwertet. Vielen Dank für deinen Anruf, Corinne. Bitte, Kuttner. Tschüss. Tschüss. So, du bist jetzt aber der Letzte, der mal getestet wird. Wer bist denn du? Na, hier ist Commander Toni, der fröhliche Hockeymensch. Der fröhliche Hockeymensch? Sag mal, bist du der Widerling, der mir Prügel angeboten hat? Nee, das weiß ich nicht. Habt ihr das vielleicht mal ausgewertet in eurer bescheuerten Hockeygruppe? Vielleicht mit Beschläger in der Hand ausgewertet? Dass das nicht schön ist, beliebten Radiomoderatoren Prügel anzubieten? Naja, wir wollten ja nie Prügel anbieten, weil... Ey, da hat mir einer aber echt Prügel angeboten, für umsonst. Ah, das war bestimmt Göster. Ja. Das war der dumme Schwede oder Norweger oder was der ist. Weiß ich auch nicht, was der ist. Ist mir royal die Landsmannschaftlichkeit dessen. Vielleicht könnt ihr den einfach mal mit euren... Ihr habt ja sicher massig starke Schultern und sicher super Oberschenkel. Vielleicht drückt er ihn einfach mal in einer Kabine in die Ecke und traktiert ihn mit guten Argumenten, dass man sowas nicht macht. Na, das Problem ist nur, dass Gösser 1,95 groß ist und naja, also... Naja, wenn sich zwei von euch übereinander stellen, dann schafft er das vielleicht auch. Ja, und wenn zwei nicht reichen, nimmt er Dreier, ja? Ja, ach so, okay, versprichst du mir, du wolltest mich loben? Ja, genau. Dann schweige ich stille. Ja, also ich wollte erstmal sagen, dass ich das ganz toll finde, deine Sendung überhaupt. Ja, das ist schon mal gut gesagt. Sehr kompetent geführt ist. Ja, super. Hm. Und ich muss auch noch was kritisieren. An dir und Tommy Watch zusammen. Weil ihr mich letztes Mal rausgefeiert habt. Ja, pass mal auf, ich glaube, Tommy Watch hört zu und der wird nicht gerne kritisiert. Tschüss. So, jetzt ist er draußen, jetzt können wir weitermachen. Jetzt ist nämlich, eigentlich muss jetzt langsam mal der halbautomatische Anrufbeantworter kommen. Ich muss aber vorher noch ein Wort zur Musik sagen. Kinder, gestern ist der Jimmy gestorben und es ist nicht schön, dass er tot ist, weil der hat so prima Musik gemacht und dadurch habe ich mir vorgenommen, heute außer Rick Dement, Helga Brauer und Helga Dingschen Künicke, Fräulein Künicke, nur Jimi Hendrix zu spielen und auch nicht als alter Kenner, nicht die abgefahrenen, heimlichen, super Bootleg-Sachen, sondern die großen klassischen Hits, die auf den Platten erschienen sind, die noch zu Lebzeiten von Gott Jimmy rausgekommen sind. Und wir fangen mal gleich an mit, das ist auch so eine Aufforderung, die ich für besonders wichtig halte, Remember. Vorher gibt aber, das habe ich mir gedacht, man kann ja, sollte Jimmy vielleicht nicht einfach so immer nur spielen, sondern das vielleicht auch ein bisschen kommentieren, auch wenn es ja nicht unmittelbar dazu passt. Vorher gibt Jean Baudrillard seinen Kommentar dazu ab. Das finde ich klasse, wa? Baudrillard und Hendrix, wir sitzen doch alle in einem Boot. Voici ce que je veux dire. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc Kinder, da hat der Onkel wieder mal einen falschen Fehler gemacht. Die Kenner werden es mitgekriegt mit Foucault. Ich selber hätte es nicht mitgekriegt, wenn der Platten-CD-Spieler nicht die falsche Zahl angezeigt hätte. Er hat Gott sei Dank die falsche Zahl angezeigt, sodass ich es mitgekriegt habe. Jetzt kommt also Jean Baudrillard mit seinem Kommentar zu Jimi Hendrix. Dann kommt Jimi Hendrix und dann kommt endlich der halbautomatische Anrufbeantworter, der das, was hier in der letzten Woche passiert ist und was ihr anrufbeantworterisch auf Band gesprochen habt, nochmal zusammenfasst. Monsieur Baudrillard, it's your part. Sagen möchte ich das. Et du chez soi. Immer noch der falsche. Ey, tut mir leid, ist nämlich die Nummer 4. Und da muss man aber erstmal hinkommen, ja? Jetzt kommt's aber. Die Unsterblichkeit ist das schlimmste aller Verhängnisse. Denn der Tod war die schönste Errungenschaft des Menschen. Der subjektive Tod, der dramatisierte Tod, der ritualisierte und feierlich begangene Tod, der gesuchte und herbeigesehnte Tod, durch ihn unterscheidet sich der Mensch von allen anderen einzelligen oder sexuierten Arten, die aus diesem Grund mit einer Art natürlicher Unsterblichkeit versehen sind. Nur meine Empörung dazu äußern, dass ich mich um eine Hochzeit betrogen fühle. Kuttner hat vor ungefähr anderthalb Jahren einen Heiratsantrag gekriegt von einer gewissen Romy. Und er hat ihr bis jetzt noch nicht gesagt, ob er den Antrag angenommen hat oder nicht. Mr. Kuttner kann immer übersetzen. Die relative Effizienz kumulierter Kommunikationssubstrate basiert auf der funktionalen Relation zwischen der absoluten Kapazität des Rezipienten und der quantitativen Thesaurus offizierter Informationen. Hallo Kuttner, hier sind die Telefonterroristen. Tut uns leid, das mit den Computern. Wir bleiben trotzdem weiterhin aktiv. Hallo Kuttner, du prägst doch den Wortschatz der Fritzhörer. Die aktuelle Top-2-Liste, Platz 2, scheiß Autoreferenzialität, Platz 1, Rotationsevolutionär. Ja, hallo, hier ist der Nikolai und ich wollte nur sagen, irgendwie ist doch das ganze Leben ein Betrug. Ich heiße auch Gösta und meine Mutter hat mich auch danach benannt, und zwar nach dem Buch von Selma Lagerlöf, Gösta Berling. Ja, also ich habe selber mal betrogen, und zwar meine Versicherung. Da hatte ich einen Wasserschaden gehabt bei mir in der Wohnung und ja, der Verrechnungscheck kam ewig nicht und ich habe in der Zeit erstmal schon hingeschrieben gehabt, dass der Scheck nicht kommt und ich möchte ihn doch bald haben. Ja, und wie es dann eintraf, dann traf dann der erste Scheck ein, ein paar Tage später der zweite und ich war natürlich dreist, um mich nicht zu melden und zu sagen, dass ich die beiden Schecks dann habe. Naja, nun habe ich statt halt, weiß ich nicht, die Wesen statt 1200 Mark, 2400 Mark. Der Name Gösta stammt von Gast ab. Der Name Gast entstammt ursprünglich der mittelhochdeutschen Sprache. Er bedeutet in seiner Übersetzung Fremder, Nichtbürger oder fremder Krieger. Eine andere Deutung weist auf eine Kurzform der alten Namen Gastold oder Arbogast. Auch die Schreibweisen Gästli, Gästle und Gastel gehören hierzu. Der letzte Buchstabe von Gösta ist A und nicht wie fälschlicherweise oft vermutet ER. Hallo, hier ist der Clemens. Von Betrug kann man durchaus sprechen, wenn man seine D-Mark bei einem polnischen Schwarztauscher zum Sonderssparkurs von 1:1 ins Lotti gewechselt bekommt, ohne dass die eigene Bewilligung vorliegt. Am Dienstag, den 12. September 1967, wurde Jimi Hendrix von einem gewissen Gösta Hansson für Göteborgs Tindingen interviewt. Ja, ich finde, Betrug ist das ja mit diesen vollautomatischen Anrufbeantwortern. Weil da kommt immer so ein Piepen, dann spricht man seinen Anruf darauf, dann kommt noch ein Piepen und wo bleibt nur die Antwort? Hi Kuttner, hier ist Bastian. Ich möchte gerne verhindern, dass aus dem angehenden Betrugsversuch, wobei du denn den Betrüger spielst, ein wahrer Betrug wird. Darum hör jetzt schön zu. Bei mir ist heute so ein tolles Thema eingefallen und ich würde gerne machen, aber ich denke, das wird jetzt nicht so hingerotzt zur letzten Sendung. Das hebe ich mir auf. Das ist ein super Thema. Soll ich, ob ich es jetzt mal verrate, dieses super Thema? Ja, ob ihr schon mal Experimente mit euch selbst gemacht habt, irgendwelcher Art. Aber darüber wollen wir nicht heute reden. Das Thema hebe ich mir auf und wenn ich es vergessen sollte, dann erinnert mich bitte daran. Also ich wollte heute nochmal Hallöchen sagen. Hallöchen. Don't give me your problems! Vorübergehend nicht erreichbar. Ja, von wegen Hochzeitsantrag 1,5 Jahre her, das muss ich ja wahrscheinlich doch korrigieren und richtigstellen. Wie soll man denn da schon verheiratet sein? Kinder, die in der Gegend, aus der ich komme, da hält man erstmal 2,5 Jahre Händchen. Das ist noch nicht passiert, ist dann eine durchaus längere Zeit erstmal kräftig verlobt und fängt dann oder denkt dann langsam ans Heiraten, wenn man das Einverständnis, das gegenseitige Einverständnis der jeweils gegenüberliegenden Eltern hat. Alles klar, ja? Also wenn jetzt noch Hochzeitsanträge fällig sind, dann, liebe junge Damen, bringt eine Menge Zeit mit. Next to your fire. sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, aber mit Adorno, ich bin inzwischen voll im Jargon der Eigentlichkeit. Alle Sachen, die ich jetzt sagen wollte, würden mit eigentlich anfangen. Eigentlich wollte ich jetzt zum Thema kommen, eigentlich aber vorher noch ein Gewinnspiel ankündigen. Und dabei ist mir dann eingefallen, dass ich ja eigentlich Post vorlesen sollte. Und das durchzuckt mich dann wieder gleich heiß und kalt, weil die natürlich einerseits, wie im Falle von Corinne, eher intim ist. Dann erreicht mich ein Brief aus Indien, aber es ist letztendlich ein Schuldschreiben. Daher der Gedanke mit dem Gewinnspiel. Ich habe wieder ein großartiges Gewinnspiel vorbereitet, wie ich das öfter mache. Nur leider hat es dann beim letzten Gewinnspiel, ich hab's die Gewinne nicht, sodass die Leute sich jetzt langsam alle Anwälte nehmen und die Gewinne einklagen. Und der Ena ist extra, weil da der Kurs besser einfach ist. Der ist jetzt das Joachim Buko. Der ist irgendwo in Indien, near Jupiter House, Naiko Vado, Kalangute, Bardes, Goa, Indra. Also irgendwo da in diesem Sechseck, Polygon, Oktagon, Sextagon muss der sich jetzt befinden und der klagt eigentlich nur darüber, einerseits, dass Indien schön ist, da klagt er aber nicht drüber und andererseits, dass ich einen Preis, den ich ihm versprochen habe, ihm noch nicht zugeschickt habe und dass es jetzt teuer wird. Aber ich nehme an, Joachim, du hörst jetzt zu, du kriegst noch irgendwie einen Preis und ein Gewinnspiel werde ich nachher wieder ankündigen. Ich fände es aber einfach wirklich irgendwie echt total scheiße, wenn jetzt irgendwelche blöden Hörer, nur weil ihnen irgendwelche Gewinne versprochen werden, wenn die anfangen rumzujammern und zu klagen und nur deswegen Brief zu schreiben. Aber einen Brief darf ich euch nicht vorenthalten. Wer ihn vielleicht noch kennt, einer der grandiosen Anrufe vor der Sommerpause, der junge Jürgen, genau der mit den roten Gummibärchen, der sich durch rote, dem ich empfohlen habe, sich durch rote Gummibärchen rote Lippen zu verschaffen, um sich zu einer enormen sexuellen Attraktivität zu verhelfen. Der Jürgen hat mir in ungelenken Buchstaben geschrieben, hi Jürgen, wie geht's, wie steht's? Ich gehe schon seit Wochen zur Schule und habe viel gelernt, wie man hier sehen kann, zum Beispiel Opi, Mama ist am Haus, ich habe schon wieder eine Freundin. Also Kinder, merkt mal immer schön Sendung hören, sich einen guten Rat abfassen und schon bringt man's zu was. Das war Jürgen und jetzt komme ich aber eigentlich zum Thema und ihr hört schön zu, weil das nämlich eine ordentliche Sendung werden soll und weil es ja nicht so sein kann, dass hier einfach Deppen anrufen und irgendwelchen Mist erzählen, sondern die Sendung dient schon dazu, die innere Struktur eines Themas bloßzulegen, quasi zu sezieren und so wie hier der alte, wie heißt es, Pathologe, euch gewissermaßen am toten Thema vorführt, wie so ein Thema von innen aussieht, solltet ihr euch wie junge, rotohrige, aufgeregte Medizinstudenten verhalten, aufmerksam sein, lernen, gleichzeitig aber per Telefon, dass eure beitragen. Jetzt wollen wir aber endlich zum Thema kommen, nur wie? Ha, weiche rhetorische Frage, natürlich wie immer über einen Umweg. Womit wir es immer wieder zu tun haben, liebe junge Menschen, im weiten Feld der Sprache, ist natürlich mit Sprach- und Wortver- und Umwertung. Zack! Nehmen Politik und Werbung die schickesten Begriffe in Beschlag und wollen sie, wie so vieles andere, insbesondere aber Geld, nicht wieder hergeben. Ich prangere jetzt zum Beispiel eben mal kurz den Begriff Diät an, der ja seine ursprüngliche Bedeutung, eine Hoffnung aller Dicken zu sein. Und schon habe ich mich verhaspelt. Ja, auch der Bundestag verknüpft ja gewisse Hoffnungen mit Diäten, weil Geld nämlich anziehend und schön macht. Dick, aber eben auch Politiker. Gut, Dicke, aber eben auch Politiker. Gut, machen wir weiter ein anderer Begriff, der mir gerade heute als sendungsthematisch, da spitzen sich die Ohren, sehr am Herzen liegt, ist der Wahl. Zack, denkt man schon wieder an Europa, Bundestags-, Landtagskreis-, Gemeindewahl. Fiese Urnen, in denen unschuldige kleine Stimmchen begraben werden und wie die Seelen von Selbstmördern aller Hoffnung beraubt sind, jemals in den Himmel zu kommen. Und schon ist der schöne Begriff der Wahl, der doch eigentlich sein Heim im seelischen Vokabelheft junger Menschen haben sollte, entwertet. Der junge Mensch in seiner reichen Fülle sieht sich wieder einmal expropriiert und allein gelassen ohne diesen schönen Begriff. Insofern soll die folgende Sendung sich eben diesem zuwenden, ihn rehabilitieren und insbesondere seine Bürdenhaftigkeit aufzeigen Im Folgenden, die Intelligenteren unter euch werden es bereits gemerkt haben, Pause, Jürgen, sei doch nicht immer so ironisch, werden es bereits also gemerkt haben, geht es um komplizierte Wahlsituationen. Hatte Herakles am Scheideweg es noch recht einfach, so fiel es dem Esel Buridans und schon fühlt sich die Mehrheit der Hörer wieder angesprochen, deutlich schwerer sich zu entscheiden, so schwer, dass er vor die Wahl zwischen zwei Heubündel gestellt verhungerte. Wem's ähnlich geht, wer eine Wahl hat, sich aber nicht entscheiden kann, dem seien Trost und Spott sicher, beides zu haben, unter der folgenden Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Gleich zu Ende das Loch. Genießt es. Wie ein Loch im Radio. Der blöde Kutten hat mir ein schönes Radio kaputt gemacht. Da ist jetzt ein Loch drin. Musik von einem der berühmtesten Liedermacher der Welt namens Jimi Hendrix, der gestern gestorben ist. Ich will wirken in meiner Zeit. Ich freue mich immer wieder, wenn Kollegen zuhören, insbesondere wenn sie so aufmerksam und beiträgerisch zuhören, wie eben der Kollege Trevor Wilson, der mir direkt eine frische Nachricht aus Swasiland überbracht hat. Apropos Diäten, sagt er, und den Bundestag mit Bundestag geißelndem Unterton. Apropos Diäten, der sportliche König von Swasiland hat angekündigt, dass seine Regierungsvertreter gefälligst alle ordentlich mal abspecken sollen, weil es nicht schön aussieht, wenn Politiker immer so fett sind. Gerade in Swasiland schafft ein, da können würde ich gerne die alte Che Guevara-Losung modifizieren, schafft ein, zwei, vier, viele Swasilands. Das war Trevor Wilson. Mir bleibt jetzt noch eine wichtige Durchsage zu tätigen, nämlich der halbautomatische Anrufbeantworter nimmt ab sofort seine Arbeit auf. Er ist zu erreichen unter der Potsdamer Vorwahl 0331. 721 39 32. Da könnte man also komplizierte Wahlsituationen, in denen man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll, da kurz dargestellt werden, werden auf Band aufgezeichnet und laufen dann als Zusammenschnitt am Beginn der folgenden Sendung. Das ist missverständlich, Jürgen, der Sendung in der nächsten Woche, der folgenden Sprechfunksendung in der nächsten Woche, 721 39 32. Und wir alle, er, ich und viele, viele Zuhörer würden sich auch darüber freuen, wenn das inzwischen schon verschüttet geglaubte kreative Potenzial der Hörerschaft am halbautomatischen Anrufbeantworter wieder einmal zum Tragen käme, wenn also nicht nur der Worte genug gewechselt würden, sondern auch Musiken, nette, flotte Kurzhörspiele oder vielleicht hier, so hört sich's an, lustige Telefonmelodien, die vielleicht irgendwie Jimi Hendrix sind, gespielt würden. Ja, vielen Dank. 721 39 32. Eine radiointerne Durchsage ist noch zu machen. Der Hörer kann jetzt mal weghören. Johnny, ich weiß jetzt nicht, ob du mich hörst. Johnny, mir ist aufgefallen, du moderierst immer im Stehen. Das merke ich immer daran, dass der Stuhl ganz weit weg ist und ich gerne sitze in den Sendungen. Die werden sonst immer so fuchtig, wenn ich die ganze Zeit stehen muss. Ich werde neige auch dazu, unfreundlich zu sein. Johnny, nicht immer 2 Stunden lang im Stehen durchmoderieren. Da kriegt man sonst Wasser in den Beinen von. Ja, mein Junge. So, Tag, wer bist denn du? Ich bin der Svenne. Svenne, setz dich mal erst. Ich sitze. Du sitzt. Die Beine hochgelegt? Ja. Ja, dass die Beinkrampfadern entlastet werden, dass das Blut zurückfließen kann. Und wenn du jetzt Glück, deine Krampfadern, ja. Ja, wenn du Glück hast, würde das Blut dann im Kopf landen, was ja durchaus, sagen wir mal, dieser Sendung nicht unbedingt abträglich sein müsste. Das ist okay. So, Svenne, du hast auch eine komplizierte Wahlsituation, du weißt jetzt nicht weiter und hast jetzt deinen Kummeronkel Jürgen angerufen. Ja, ich hatte gerade eine komplizierte Wahlsituation. Und hast aber schon entschieden? Ja, ich bin durchgekommen. Dann schildere erstmal die komplizierte Wahlsituation. Ach, ja, da darf ich schnell nochmal was sagen? Ja. Ach, Kinder, ich finde ja so geil, Faxe finde ich ja so toll. Ach, Faxe sind ja schön. Wer jetzt ich kann jetzt aber hier keine Faxen machen. Nee, du sollst keine Faxen machen. Wer jetzt aber ein Faxgerät zu Hause hat oder bei Fatih im Steuerberatungsbüro, der könnte die Faxnummer 0331 für Potsdam und dann die 721 39 83. 721 39 83 wählen und schöne Faxe herfaxen und vielleicht, toll wäre natürlich Gedichte, die sich auf Mensch reimen. Was ja jetzt erstmal vor kurzem gelöst wurde durch Fanny van Dunn, der auf Mensch Rentsch reimte. Aber das war jetzt ein Reim. Wer einen anderen Reim hätte, ansonsten Beiträge zur Sendung oder auch Lob. Nicht alle werden vorgelesen, nur die, die mir gefallen. Svenny, was ist denn los? Warum sagst du denn die ganze Zeit nicht mehr? Naja, weil du jetzt kriegst gerade... Kriegst du keine Luft? Ach, das ist ja nett. So aufmerksame Hörer bin ich gar nicht gewohnt. Die Luft ist auch knapp? Ja. Ach, Svenny, mach das Fenster auf. Naja, da komme ich jetzt nicht ran. Ach doch, Svenny. Junge, okay, ich kann das nicht, wenn du aus so einem stickigen Raum telefonierst. Nee, das ist ja super belüftet. Ach nee, mach mal lieber das Fenster auf. Okay, ich hab's jetzt aufgemacht. Nee, das glaube ich dir nicht. Doch. Ey, Svenny, du sollst nicht offensichtlich am Radio lügen. Was sollen denn die jungen Menschen hier im Lande draußen denken? Die denken, aha, wer lügt, hat Erfolg. Wer lügt, ist in einer Sendung, mit dem unterhält er sich. Ich unterhalte mich nicht mit Lügnern. Ich hab da ja nicht gelogen. Svenny, du hast gelogen. Nein. Wie willst du, sag mal, willst mir doch nicht erzählen, dass das wie ein Fernseher funktioniert, dein Fenster, dass du da mit Fernbedienung öffnen kannst. Das kann ich nicht öffnen. Du hast ja kein Fenster? Nee. Naja, eine Lüge jagt die andere. Wo aus telefonierst du denn? Ist da so lauter Gummi an der Wand? Ja. Ja, und hast du jetzt den Hörer, weil die Hände hinten zusammengelötet sind, hast du jetzt den Hörer nur so zwischen Kopf und Schulter? Nee, meine Erzieherin hält den Hörer. Deine Erzieherin hält den Hörer. Vielleicht kannst du mir mal die Erzieherin nehmen? Hallo? Mann, Svenny, ey. Jetzt ist, sag mal, was? Ich weiß nicht, welchen Sender hörst du sonst, dass du Moderatoren so für so blöde hältst? Hörst du immer Fritz rund um die Uhr, nur Fritz? Ja. Ei, irgendwas wird da doch falsch gemacht hier, glaube ich. Nee. Kollegen, habt ihr das gehört? Ja. Ich hoffe, dass die Kollegen jetzt zugehört haben. Mhm. Oh. Das kann ich da jetzt ja nicht alles ausbügeln. Also ich muss sagen, dass ich selten so spät höre. Also wenn, dann ist das auf dem Mist deiner Kollegen gewachsen. Ach, meine Schuld ist es nicht. Gut, okay, bist rehabilitiert. Vor allen Dingen bin ich rehabilitiert. Svenny, meiner, du wolltest da jetzt was erzählen. Ich wollte erzählen. Mensch, du bist aber auch was von unkonzentriert. Ich heute Abend die Wahl getroffen habe, jetzt noch Fritz zu hören. Und ich stelle gerade fest, dass das sehr erfolgreich war, weil ich dadurch vor Olaf und Robert mit dir sprechen konnte. Ich höre eigentlich deshalb nur jetzt auf Fritz, weil die gesagt haben, die würden gleich auf Fritz zu hören sein. Sven? Nun bin ich offensichtlich vor denen da. Sven, das hältst du für einen vollständigen Satz und für einen vollständigen Gedanken zu sagen, ich hatte heute Abend nur die Wahl, Fritz zu hören. Ist das eine Wahl? Naja, ich hatte die Wahl. Das klingt jetzt eher wie eine Pflicht. Oder nicht zu hören. Ist das eine komplizierte Wahl? Habe ich angemacht und habe festgestellt, dass du heute Abend da bist und... Ohne irgendeine Alternative, Fritz zu hören oder nicht zu hören? Also nicht mal zu sagen, Fritz zu hören oder sagen wir mal in eine Videothek zu gehen. Nee, oder ich hätte noch die Wahl. Fritz zu hören und die Haare zu waschen. Ja, oder ganz viel Geld noch zu verdienen, glaube ich. Ach echt? Das habe ich aber abgeschlagen. Das ist ja großartig. Wie hättest du denn ganz viel Geld verdient? Da kommt jetzt ey, Svenny, du bist aber auch ein verstockter Lügner. Nee. Also Mann. Wollt ihr eigentlich aber so verlogen, dass da nicht mal eine Erzieherin sich lässt. Wie bitte? Ich wollte dir damit eigentlich ein unheimliches Kompliment machen. Ach so. Also, dass ich jetzt diese Sendung höre und das ausschlage. Ich hätte mir auch was anderes. Du könntest mir vielleicht ein Stichwort geben. Sag mal, Svenny, jetzt mal noch als Grundfrage. Du hältst es jetzt echt für ein total tolles Kompliment an, in meine Richtung, wenn du sagst, dass du die Sendung hörst? Du meinst, ich muss jetzt richtig vor Aufregung, mein kleines Herzchen müsste höher schlagen, ich müsste vor Aufregung ganz zippelig sein Radio hängen. Und denken, Gott, was bin ich für ein geiler Typ, muss ich jetzt denken? Ja. Weil Svenny zuhört. Ja. Ja? Ja. Und was machen die anderen in der Heilstätte? Wie geht's denen? die kann ich nicht fragen. Die haben alle hier einzelne Zimmer. Ist ja. Und haben auch keine Verbindung zu den anderen. Gut, Svenny. Ich wünsche dir noch was, ja? Okay. Nämlich, na nicht noch, du kannst ja mal fragen, was? Ich wünsche dir nämlich wirklich was. Ich wird ja hier nicht so locker dahergeschwätzt. Ich sage ja nicht so, ich wünsche dir was. Ich wünsche dir, dass du nie eine Gummiallergie hast, sonst hast du wirklich Probleme. Das versteht er jetzt nicht. Ist auch kompliziert. Und vielen Dank dafür, für diese noch eine Lüge, nochmal nachgetreten. Okay, was soll's sein? Ja. So ist der Hörer, verlogen bis zum Geht nicht mehr. Tschüss. Ciao. So, wer bist denn du da? Hallo? Oh Mann. Hallo, ja, hier sind Sven und Alexander. Schönen guten Abend. Sag mal, etwa der Lügner und Alexander, der jetzt mit zwei Stimmen sprechen will? Nee. Eben war doch schon so ein Sven. Der hat ja gelogen, dass ich Bein und, das kann man an meinen krummen Beinen sehen, Stock und Bein biegen. Balken biegen sich. Ich will ja nicht biegen, weil du bist ja gar nicht biegsam. Aber ich habe auch nicht Sven gesagt, sondern Stefan und Alexander. Ja, so sieht das aus. Willst du jetzt den Eindruck hervorrufen, dass ich nicht genau hinhöre, was der Anrufer sagt? Willst du mich kritisieren? Willst du mich hier fertig machen? Willst du, dass die mich hier vom Sender schmeißen? Also ich nicht, aber das könnte ja eine Intuition von zwischen Himmel und Erde oder so sein. Kinder, pass mal auf, ich will noch erklären, das ist ja Sprechfunk. Das ist eine Sendung, da kann man leider Gottes unter anderem auch anrufen. Aber die hat ein paar Grundregeln. Grundregel Nummer 1 ist, der Moderator ist Gott, der wird nicht kritisiert. Grundregel Nummer 2 ist, der Moderator ist Karel Gott, der wird gelobt, watte Zeug hält. Grundregel Nummer 3 ist, der Moderator ist Gott, wenn der spricht, schreiben wir mit und halten die Klappe. Grundregel Nummer 4 ist, der Moderator ist Gott und Papst gleichzeitig, der kann sich nicht irren. Wenn der einen Stefan als Sven anspricht, dann soll sich dieser Stefan ab sofort als der Moderator ist Gott, Papst und Täufer getauft betrachten und sich forthin bis ans Ende seiner Tage oder bis ihn der Moderator wieder umbenennt, Sven nennen. Okay. Verstanden, akzeptiert. Sven? Jawohl. Wie heißt denn du? Akzeptiert, ich bin Alexander. Wo ist denn Sven? Wollte mich schon wieder in eine Falle locken. Sag mal, verstehst hast du jetzt, sag mal, die Grundregel Nummer 4 nicht verstanden? Der Moderator ist Gott, Papst und Täufer. Und selbst wenn ein Stefan Sven genannt wird, dann soll sich dieser Stefan forthin bis ans Ende seiner Tage, beziehungsweise Einschub, bis ihn Gott wieder Gott, Papst und Täufer umbenennen, Sven nennen. Jürgen, was hältst du von Karel Gott? Hast du Sven da in der Nähe jetzt mal? Ich will mal mit Sven reden. Du bist ja sowas von renitent. Wo kommst denn du eigentlich her? Du hast doch so einen Dialekt in der Stimme. Den hat man doch nicht einfach so. Bremen. Der muss da irgendwo. Bremen? Ja. Echt? Jo. Jo, ja, das klang schon wieder ein bisschen fischköpfig. Ja, mei. Haben die da schon richtig Wasser in Bremen? Oder ist nur Wasser nah bei, wa? Ja, ich meine, das liegt irgendwie daneben, ja. Da hast du schon recht. Aber ich gebe dir mal eben, du wolltest ja mal eben Sven sprechen, obwohl er nicht Sven heißt. Was machst du jetzt hier? Von wo aus rufst du eigentlich an? Ich unterbreche dich jetzt mal. Bremer. Ich will bitte nicht rausschmeißen, ich gebe dir jetzt Stefan. Ah. Also, das ist doch eine Frechheit. Jawohl. Sven? Hallo. Sven, bist du auch aus Bremen? Nee, absolut nicht. Ich bin aus Karlsruhe und zwar zu Besuch hier. Du bist zu Besuch hier? Ja. Und wo bist du zu Besuch hier? Im Prenzlberg. Ach. Ja. Ich weiß nicht, warum so viele Prenzlberger anrufen. Ich habe das jetzt rausgekriegt. Aha, warum? Weil die haben da das Telefonnetz erneuert, digitalisiert und wenn die wählen, dann sind die immer viel schneller als jeder andere, der noch so langsam wählen muss. Ah ja, ist ja schön. Naja, ich bin jetzt hier oben, damit ich schneller durchkomme, weil von Karlsruhe aus ist es immer ein Problem, ne? Na, da ist du auch schon digitalisiert. Von Karlsruhe kommst du ruckzuck durch. Ja, aber ich weiß dann immer nicht genau, wann ich anrufen muss. Mann, ruf doch mal. Na, immer. Ey, das ist aber ganz klar. Von dienstags 22 bis 1 Uhr. Sagen wir 22:45 bis 1 Uhr. Ja, probier ja? dann immer. Ruf doch mal aus Karlsruhe an. Das wäre doch so schön, ey, dass wir mal hier so ein bisschen diese weltläufige Karlsruhe-Atmosphäre endlich on air haben. Ja, klar, mach mal. Ach, das wäre doch toll. Karlsruhe, ein Traum von mir. Ja? Wenn ich heirate, weiß ich, wo die meine Hochzeitsreise hingeht. Karlsruhe. Oh, schön, wunderbar. Nee, da in der Fußgängerzone in Karlsruhe. Klasse, klasse, klasse. Haben sie da auch die Häuser bei euch so schick gemacht? Und bunt angemalt? Die waren, nee. Und so eine lustigen Pollersteine hingelegt, dass die Autos nicht mehr durchfahren können? Ja, also das ist gesperrtes Zentrum für Autos. Echt? Ja. Überall diese Fußgängerverzonisierung der deutschen Städte, wa? Gruselig. Dafür fahren aber die Straßenbahnen durch und überfahren ab und zu mal ein paar Fußgänger, aber das macht. So, das ist also, wer jetzt sich zu spät eingeschaltet hat, liebe junge Hörer, wir haben jetzt hier Sven aus Karlsruhe aus der Zone, aus der Fußgängerzone, um genau zu sein, am Telefon. Genau, und eigentlich heißt es ja Istvan, ne? Das ist auch ein Name von mir, mein Zweitname, so nebenbei. Pass mal auf. Ey, das habe ich versucht, deinem Bremer Kompagnon eben klar zu machen. Ja, ich nenne mich aber ab jetzt Sven. Ja, dann ist gut. Ja, Sven. In Auftrag, ne? Wunderbar. Gut. Und, siehst du, in Karlsruhe hat man noch Achtung vor Moderatoren. Mhm. Schön, ey, die sind hier total verdorben. Wie ist denn da in Karlsruhe so das Radio? Ja, also da gibt es jetzt mittlerweile ein Querfunkradio. Querfunk? Mensch, ist ja was für Querdenker, nehme ich an. Ja, gibt's auch. Ei, sicher alles. Richtig so widerständig. Konzept von Gegenöffentlichkeit und so? Ja, genau. Das so muss es sein. Freies und kommerzielles. Ja, junge, stotternde Studenten am Mikrofon. Ja, genau. Ja, krächzende Stimmen, dem Stimmbruch kaum entwachsen. Es gibt aber auch prima. Nicht stotternde Unimensa-Köche am Radio. Unimensa-Köche? Ach, welch ein Segen. Ja, und zwar gibt's da auch eine Istvans-Ostrock-Stunde so nebenbei. Ach, davon habe ich ja schon mal gehört. Hast du schon gehört? Davon habe ich schon mal gehört. Hm? Ja, und ja, die ist ja legendär. Ja, wieso? Na, weil wenn ich wovon gehört habe, dann muss das schon irgendwie legendär sein. Ansonsten hätte ich kaum davon gehört, ich gehe ja kaum raus außer Haus, lese nicht, keine Zeitung nicht, Fernsehen nicht. Nur so was Legendäres erreicht mich überhaupt. Schön, wunderbar. Waterworld war das Letzte, was mich erreicht hat. Aha. Dass der Film so teuer war. Aha. Ja, also du siehst dich in einer Reihe mit Kevin Costner. Und ansonsten muss ich mich, habe ich vorhin schon mal gesagt, das interessiert dich vielleicht ein Dreck, aber Johnny wird das interessieren, wenn der jetzt möglicherweise mit einer Panne immer noch auf der Autobahn ist, der hört ja die Sendung immer nur im Auto. Amen. Freut mich, dass er da staunig ja doch immer, dass er noch heil nach Hause kommt. Johnny, wollen wir mal hoffen, dass du das Rad jetzt gewechselt hast und wieder im Dingschen sitzt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, Wahl der Qual. Irgendwas wollte ich mit Johnny sagen. Ach, Kollegen beschimpfen. Naja, geht jetzt leider nicht. Tut mir leid. Ja, Qual der Wahl. Ja, Musiker aller Länder, vereinigt euch, sag ich nur. Das klingt aber völlig debil. Das ist doch keine Qual der Wahl. Das ist doch ja keine Wahl. Das ist ein Aufruf. Nee, doch, das ist in klassischer Polittradition, sagst du jetzt, wählt FDP, sag ich mal aus Spaß. Nee, also da gibt's noch vier. Da besteht ja keine Gefahr, wa? Wenn man sagt, wählt FDP, besteht ja keine Gefahr, oder? Bei allem anderen könnte ja jemand fuchtig werden. Aber der da... Ach nee, ist ja... Oh, da wären ja alle anderen vielleicht fruchtig. Und das ist ja, oh, das sind ja dann doch ziemlich viel möglicherweise. Mhm. Ach, ist mir doch jetzt egal, ich komme ja völlig durcheinander mit der Politik. Also, Kollege Guttner, die Wahl wäre 4 Buchstaben, ganz neu, DRMV. Das ist keine Wahl. Doch. Mein Lieber, du willst hier bloß Eigenwerbung machen. Nicht. Pass mal auf, das ist doch hier kein Privatsender. Ich agiere hier im öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und der Auftraggeber hat mir gesagt, wenn jetzt hier jemand Werbung macht, dann soll der aber löhnen, dass er nicht mehr gerade gehen kann. Bist du dazu bereit? Du bist vielleicht bereit dazu, siehst dich aber nicht in der Lage, dessen bin ich mir sicher. Darum soll hier um Gottes Willen keine Werbung gemacht werden. Das ist ja nur eine Information, würde ich mal so behaupten, knallhart. Ja, das sagen die Werbefuzzis alle. Hast du eigentlich einen Ring im Ohr? Trägst du Calvin Kleinschlüpfer und Goldkettchen um den Hals? Nein, niemals. Dann hast du aber Glück gehabt. Dann bist du ein verstellter Werbefuzzi. Und mit denen unterhalte ich mich erst recht nicht. Tschüss. So, zack. Fing so betulich an, Karlsruhe, Fußgängerzone. Und dann stellt sich raus, ist ein Lakai der Werbeindustrie. Tag, wer bist denn du? Ja, hi. Hi. Wollt man zur Sendung was sagen, ja? Du wolltest jetzt grundsätzlich zur Sendung was sagen? Ja. Pass mal auf, das ist doch aber keine Sendung, in der grundsätzlich zur Sendung was gesagt werden sollte. Wenn ich so eine Sendung machen wollte, dann würde ich dafür wahrscheinlich 6 Stunden brauchen. Das ist eine Sendung, in der kurz Themen angerissen, erörtert, seziert, analysiert werden und dann, wenn man Glück hat, zum Schluss wieder zusammengesetzt werden können und man aber gleichzeitig dann vom Thema, was man seziert, analysiert hat, ein Bild hat. Ja, also geht darum, die Realität zu verdoppeln. Die Realität ist jetzt erstmal das Thema Qual der Wahl, qualvolle Wahlsituation. Das müssen wir auseinanderlegen, uns vor Augen führen, dann wieder zusammensetzen. Dann gibt's in der Wirklichkeit immer noch die Qual der Wahl und man hat gleichzeitig ein Bild davon im Kopf, verstehst du? Und um ein möglichst genaues Bild davon im Kopf zu haben, muss man das ganz aufmerksam, nachdenklich, mit aller Behutsamkeit erstmal das Thema auseinanderlegen. Und dem dient die Sendung hier. Und nicht so eine scheiß Autoreferenzialität, wir reden in der Sendung über die Sendung. Kriegst du überhaupt noch Luft? Icke? Ja. Findest du eine Unverschämtheit, die Frage? Mach ich den Eindruck, als ob ich nicht Luft kriege? Jemand, der 5 Minuten am Stück redet, leidet der unter Luftmangel? Ist das ein Asthmatiker? Muss der alle 2 Minuten zum Inhalationsröhrchen greifen? Nee. Du hast hier einen Eisbader vor dir, einen Sportler, jemand, der einen Lungenvolumen hat, worüber sich Luftpumpen... Der Vergleich sitzt nicht. Muss nicht jeder Vergleich sitzen. Sage mal jetzt was. Ja, was soll ich denn sagen? Siehst du, genau das ist dein Problem. Warum rufst du dann an? Ja. Mann, weißt du was? Warum rufe ich an? Geh mal nochmal, Copyshop hat ja lange auf. Geh in Copyshop und setz einen Fax ab. An die 0331 721 39 83. Oder kannst du ein Statement zur Sendung ablassen? Einverstanden? Bist du jetzt deprimiert? Was? Bist du jetzt deprimiert? Ja. Bist du jetzt deprimiert? Echt? Ja. Passiert dir das oft, dass Radio dich deprimiert? Einfach mal, weil ich nicht so ein Lungenvolumen habe, ja? Einfach dessen? Ja, einfach dessen. Komm, wollen wir wieder Atemübung machen? Ah ja, mach mal. Ein, aus, ein, aus. Ey, komm, mach. Komm, wir machen jetzt echt Atemübung, ja? Ja, los. Pass auf, fang. Nee, kleinen Moment, warte, kleinen Moment. Gleich geht's los mit der Atemübung. Hör schön hin. Ein. Und jetzt aber auch atmen dazu. Hey, könnte ich nicht atmen? Was ist los? Nein, das ist vorbei. Das ist vorbei. Du sollst ja eine Pause machen. Ja, nee, ich mache keine Pause. Es ging ganz schnell. Es hat gewirkt, ja. Hat gewirkt, gut. Ja, ich höre nichts mehr. Du hörst nicht mehr. Wunderbar. Dann hat ja jede Radiomoderation, dann macht es wenig Sinn. Verkauf dein Radio und lies mal wieder. Einverstanden? Mike. Okay, tschüss. Ja, tschüss, wa? So, Kinder, haben die Faxnummer gesagt, war 0331 721 39 83. Müsste sich jetzt bloß mal jemand von den Pennern, die da draußen rumstehen, miteinander schwätzen und erzählen, wie so das Wochenende war und dass es wieder eine tolle, geile Sendung ist, die hier gerade bei Fritz läuft. Da kann man sich sicher sein, die reden über alles, aber nicht darüber. Stehen da oben, vielleicht könnte mal jemand zum Fax kicken. Da müssen doch jetzt schon, sagen wir mal, Meter hoch ein Stapel Faxen liegen. Was wollte ich denn sagen? Ach so, was? Ey, ihr sprecht mir ja nicht aufs Mikrofon. Auf den Kopfhörer. Was wollte ich denn sagen? Ach so, Kinder, ich muss noch mal auf was ganz Wichtiges hinweisen. Ist gerade, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitgekriegt habt, Medienanalyse. Das heißt, jetzt wieder, wie wir eben vorhin, wie der Karlsruher Zoni, laufen jetzt überall Lakaien der Werbeindustrie rum und fragen überall, welchen Sender hast du gestern gehört, welchen Sender hörst du am liebsten, welchen Sender hörst du am meisten. Und daraus machen die dann lügenhafte Statistiken, die sie dann an die Werbeindustrie direkt wieder verkaufen. Und die Werbeindustrie hört sich dann immer genau diese, sucht sich dann immer die Sendungen raus, wo erstens intelligente junge Menschen, die über ein durchschnittliches Mindesteinkommen von, sagen wir mal, 5.000 Mark im Monat verdienen, und wirbt dann immer für die und bietet denen dann Zahnpasta an oder bietet denen Autos an oder sagt, bauen Sie doch mal ein Eigenheim, alles ein bisschen flotter moderiert, als ich es hier machen kann, mit Musik unterlegt und so in Sachen. Und also meine, so sehr man auch jetzt die Werbeindustrie verachtet und hassen mag und auch die werbende Industrie auch verachten und hassen mag, ist natürlich doch schön, wenn es im Kasten klingelt. Und darum dachte ich mir, werde ich hier mal den Sender unterstützen, weil das ist natürlich schön, wenn der Sender im Geld schwimmt, dann schwimmen auch die Moderatoren, also dann so wenigstens also im Nichtschwimmerbecken, also so bis dahin stehen die, da würden die dann im Geld stehen, und der kann schöne bunte Filme machen. So ein Sender, also im Radio weniger, aber im Fernsehen, aber kann auch noch tollere Sendungen machen, könnte hier zum Beispiel die Sendezeit erweitern auf 5-6 Stunden zum Beispiel, was jetzt einfach auch eine Geldmangelfrage ist. Und darum habe ich mir überlegt, dass es schön wäre, wenn ihr jetzt zum Beispiel, so wie die Zeitungsdrückerkolonnen, die alten Frauen Dinger irgendwie verkaufen, wie heißt denn sowas, Zeitungen verkaufen, wenn ihr jetzt vielleicht neue Hörer anwerbt. Und ich würde dafür auch, wird ja überall mit Geld gehandelt, der Hörer muss ja gekauft werden. Ich würde dafür anbieten, da kriegt man 10 Rubel. Wer, aber nicht jeder, sondern es werden 3x10 Rubel zur nächsten Sendung hin verlost. Dafür müsstet ihr aber von euch einen Brief schreiben, dass ihr die seid, die Fritz hört, und dass ihr aber einen neuen Hörer gewonnen habt. Der müsste eidesstattlich versichern, dass er ab sofort immer Sprechfunk hört und warum er immer Sprechfunk hört. Und um euch vielleicht noch ein paar Tipps zu geben, man kriegt ja möglicherweise Leute nicht einfach so dazu, dass die jetzt Sprechfunk hören, weil das heißt natürlich schon, sich dann einer gewissen Mühe unterziehen. Das muss man dann machen, so wie alten Omas Rheumadecken verkauft werden. Man muss dann also zum Beispiel mal nach dem Lieblingssender von denen fragen oder nach der Lieblingssendung und muss dann sagen, oh, da sind doch aber tausende Milben drinne, da sind doch Milliarden Streptokokken und Keime drinne, sodass wenn man den Sender hört, wird man krank und ganz siech und matt, und man soll doch lieber Sprechfunk hören. Der ist clean, das ist eine Sendung, die ist clean, die ist sauber, die ist toll, die ist Adrenalin, ist die irgendwie. Und außerdem könnte man auch zum Beispiel sagen, wenn jemand Einschlafprobleme wäre nicht so gut, wenn jemand dicke Füße hat, dass die, gerade Sprechfunk eine Sendung ist, man steht oft Kopf vor. Aus Affekten heraus steht man dann oft Kopf, und schon sind die dicken Füße weg. Ja? Also, wer jetzt bereit wäre, sich der Sprechfunkdrückerkolonne anzuschließen, der müsste also, wie gesagt, einen Brief, in dem dann begleitend eine eidesstattliche Erklärung von jemandem, der vorher noch nicht Sprechfunk gehört hat, drinne liegen und der aber versichert, dass er jetzt immer Sprechfunk hören will. Und der Brief müsste hierher an Fritz Kuttner, Sprechfunk, Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Postfach 909000 14439 Potsdam. Und unter den eidesstattlichen Erklärungen würden dann 3x10 saubere sowjetisch-leninistische Rubel verlost werden. In der nächsten oder in der übernächsten Sendung, oder wenn ich es vielleicht vergessen habe, dann ist doof. Dann ist natürlich doof. Dann sind Hörer gewonnen, ohne dass dafür irgendwas zurückgekommen ist. Aber auch darauf kann ich jetzt leider, glaube ich, nicht direkt, sagen wir mal, Rücksicht nehmen. Würde da um euer Verständnis bitten. Aber es wäre schön, wenn jetzt immer mehr die Sendung hören. Ja? Einverstanden? Ansonsten sage ich nochmal die Faxnummer durch. 0331 721 39 83. Oh, Kinder, ich würde mich so freuen, wenn tausende Faxe, und wenn es nur eins ist, hier ankommt, weil ich finde Faxgeräte irgendwie so geil. Und jetzt hören wir erstmal wieder ein bisschen Musik. Und vorher aber angesagt, nicht von mir, die Musik selber ist von Jimmy, und die Ansage hört einfach hin. Die Menschen haben die Angewohnheit, ständig in Situationen Musik zu machen, wo Musik nicht zu suchen hat. So spielt man Walzer, Opernfantasien und ähnliche Sachen, die für einen anderen Zweck geschrieben wurden. Kinderboykott 0331 ist die Faxnummer, die stimmt 721 39 83 und dann ist aber keine Patrone im Faxgerät gewesen, sodass bis jetzt keine Faxe angekommen sind. Das heißt, jetzt wurde die Patrone eben gewechselt, die Faxmaschine arbeitet unter 721 39 83. Gleich zwei Faxe angekommen, eh nostalgisches, eh kritisches. Kuttner, du Blindniete, lass dich endlich in Sauer kockern, was immer kockern sein mag. Ich nehme an, das ist einfach eine Frage der Handschrift. Deine Sendung ist so schlecht geworden, schade, ist es unterschrieben. Ich nehme an, dass es nicht Herr oder Frau Schade war, sondern dass es ein anonymes denunziatorisches Fax sein wollte, sein sollte. Das ist aber leider durch denunziatorische Dämlichkeit gekontert worden, weil nämlich das Fax den Absender angegeben hat. ASB Gallien Sattrup. Von ASB Gallien Sattrup lasse ich mich doch in der Sendung hier nicht anmachen. Und dann kommt endlich mal ein substanzieller Beitrag zum Thema Wahl von irgendwie CCT-Fax, was immer das. Nils Gripinski, Nils und MC Buckley grüßen sozialistisch. Die Wahl ist ein Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben der DDR, schreiben sie in Vorbereitung und Durchführung. Ihre Vorbereitung und Durchführung dient der Stärkung der sozialistischen Staatsmacht und der weiteren Entfaltung und Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie. Die Bürger der DDR wählen und so weiter. Ruf mich mal an, Herr Gott Kuttner, das würde ich korrigieren wollen. Karl Gott Kuttner. Ansonsten, diese Wahl hat man ja nun nicht mehr. Wir können nur weiter telefonieren, beziehungsweise, weil die Leitungen hier voll sind, wer eine Alternative sucht, könnte den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. 721 39 32 in Potsdam, beziehungsweise weiter dämliche Moderatoren beschimpfende Faxe schicken unter 721 39 83. Ich sage aber nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, weil ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist nämlich ein Mensch und keine seelenlose Faxmaschine und der wäre ganz traurig, wenn man ihn nicht anruft. 721 39 32, guten Abend. Nabend. Ey, so viel Luft kann ich gar nicht holen, wie du mir Zeit lässt. Wer bist denn du? Na, haben wir eben den doofen Fax geschickt, mir meinet Fax geschickt? Ja? Hm? Okay, tschüss. Ein Lungenvolumen wie ein Zeppelin, ein Wetterballon, die Erdatmosphäre, schreibt Carlos mit einem Peace-Zeichen. Peace, Carlos. Tag, wer bist denn du? Ich bin der Frank, hallo. Hi, Frank. Ey, also, Zeit, dass wir mal reden miteinander. Ja, denke ich auch. Ich versuche es seit einer Stunde hier, von wegen Qual der Wahl. Ich will die ganze Zeit meine Wahlwiederholungstaste. Ah, richtig. Das ist ja, glaube ich, auch gerade die Wahlwiederholung ist ja ein Grundfeste der jungen Demokratie, in der wir leben. Hast du dir das schon mal überlegt? Das ist im Bundestag noch ja nicht angekommen, glaube ich. Weil die nur mit der Knete beschäftigt sind und sich über Wahlwiederholung einen Dreck kümmern. Genau. Nee, aber eine ganz andere Sache. Am Anfang deiner Sendung hast du gesagt, du übst Selbstkritik. Ja, ich habe Evelyn Künicke Kritik an mir üben lassen. Insofern war es eine vermittelte Selbstkritik. Mhm. Ja, da hieß es gerne groß, habe mich dann aber schnell, damit keine Missverständnisse auftauchen, schnell ruckzuck, zack, Gott genannt. Ah ja. Na, ist nicht schlecht, aber ich meine. Jetzt steht das Punktekonto wieder bei Aussehen. Mit der Selbstkritik üben? Dass das dann irgendwann noch klappt. Nee, aber mit dieser Selbstkritik. Übe ich ja schon lange, lange Jahre. Ich bin ja nur überhaupt im Grunde bin ich ja im einen Verein, der nur ein Mitglied hat, nämlich im Verein, der noch Selbstkritikfähigen. Zahlst du Beiträge? Ja, und nicht zu knapp, sag ich dir, weil ich die auf der anderen Seite natürlich, ich bin ja alles Vorstandsvorsitzender, Kassierer, Schriftführer, die ich dann auf andererseits natürlich auf schönen Vereinsfahrten immer wieder voll verprasse. Ja, das ist richtig. Ja. Nee, aber wer übrigens eintreten wollte in den Verein der Selbstkritikfähigen, der müsste auf mein Konto nicht zu knapp Beiträge erstmal überweisen. Dass nee, der aber vorher ich kann dann mal was dazu sagen, Selbstkritik ist nämlich eigentlich ziemliche Scheiße. Pass mal auf, Baby, ich weiß, das ist ein großes Thema. Ich werde mich dem noch ausführlich widmen. Es geht heute aber eigentlich um die Qual der Wahl. Um schier entscheidungsaussichtslose Situationen, in denen man sich doch aber gezwungen sieht, sich irgendwie zu entscheiden. Ja. Und zur Not dem FDP zu wählen. Naja, gut, so schlimm wollen wir es nicht treiben. Nee, ich habe jetzt eine Partei an die Wand gemalt. Ja. Das soll man ja nicht machen. Ich muss die anderen jetzt auch alle schnell noch aufzählen. Was gibt's denn? Ich habe bei mir an der Wand auch ein gelb-blaues Plattencover zu hängen, aber das hat nichts mit der FDP zu tun. Bündnisgrüne, CDU, CDU, CSU gibt's ja hier nicht, SPD, PDS. Was gibt's noch so an Parteien? Die andere habe ich jetzt schon. Da gab's noch irgendwelche Biertrinker auf der Liste. Ja. Na gut, ich habe jetzt hier erstmal die Wichtigen genannt. Okay. Damit das wieder ausgewogen ist hier politisch. Sonst tobt der Rundfunkrat. Was ein alter, ehrwürdiger Herr ist. Und du meinst, meine Erfahrung, die ich zur Selbstkritik habe, lässt du mich nicht mehr ab. Doch, die finde ich interessant, aber hebst du dir auf. Ich verspreche dir, ich werde in dem Verlauf der nächsten 2,5 Jahre irgendwann eine Sendung zur Selbstkritik machen. Ehrenwort. Okay. Ja? Mach das. Tschüss, Obi et Orbi. Okay, tschüss. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schönen Dienstagabend. Wer funkt Istvan? Und ich wollte gerne noch was loswerden, Herr Kuttner. Ja? Haben Sie noch Zeit? Nee. Oh, bitte. Nee, einen Satz. Einen Satz. Ja. Tja, jetzt Thomas Mann sein, wa? Das wäre prima. Was ist ein unabhängiges, nicht kommerzielles Radio, was die Werbung total verabscheut? Und dazu stehen wir. Punkt. Da war schon der Satz zu Ende. Tut mir echt leid. Und du hättest es geschickter gliedern müssen. Dafür kann ich wirklich nichts. Ja. Ja? Ich sage das nicht gerne, aber... darf ich mal jetzt Dämlichkeit im Zusammenhang mit dir sagen? Ja. Ja? Also, wenn du jetzt zu dämlich bist, lange Sätze zu bauen, dann musst du Verständnis haben, dass ich dann dafür haben, dass ich besonders gemein bin und dich rausschmeiße? Das fände ich nicht so schön, weil ich suche noch Bands aus Ost-Berlin von den 5 neuen Ländern, die ich eben vorstellen möchte und den Menschen in den neuen Bundesländern auch näher bringen will. In den alten meinst du? In den uralten Bundesländern? Logo in den alten, als kulturelle Vereinigung ein bisschen so, dass die Leute mal ein bisschen... Dann sag noch ruckzuck jetzt eine Adresse durch. Bei uns erfahren. Alle Bands, alle neuen Bundesländer-Bands haben dich jetzt gehört. Du musst das jetzt ganz... Das wäre super, wenn das klappt. Also. Ruckzuck, sag schnell die Adresse durch. Okay, und zwar an CO Istvan, Postfach 41 10 11 in 76210 Karls-Unruhe. Kann man auch Karls-Unruhe. Sag mal noch die Postleitzahl nochmal an. 76210. 76210. Jetzt ist aber Schluss. Tschüss. Raus ist er. Zack, wer bist denn du? Hallo. Ja, Fritz hier. Ey, Kuttner, Junge. Ich muss dir einmal aus. Ruft ihr wieder aus dem Stadion an? Das hallert so schön. Hallo? Wie viel seid ihr da? Nee, das ist ein Autotelefon. Das ist kein Männerchor. Autotelefon? Echt? Ja. Pass mal auf, dann haltet ihr jetzt mal ein bisschen runter und gib mal Jas. Ich will mal Motorgeräusch hören. Warte mal. Mach mal Motorgeräusch. Warte, Motorgeräusch haben wir. jetzt. Welchen Gang hast du drinne? Was sagst du? Welchen Gang hast du drinne? Nee, die Lüftung auf 3, weil ich hier auf dem Parkplatz stehe, mir ist ganz schön kalt. Ach, ich dachte, du fährst. Schade. Ach, dann auf dem Parkplatz? Dann mach doch mal Leerlauf und dann lass mal den Motor heulen. Ja, warte, jetzt haben wir gleich. Ich muss ja mal ein bisschen die Heizung zurückschalten, sonst hörst du meinen Motor ja nicht. Ja. Jetzt ist der Motor auch an. Ja, und jetzt auch voll heulen lassen. Jetzt so volle Pulle so? Ja. Ach, ein sattes Geräusch, war wie ein Autofahrer, da schlägt das Herz höher. Nee, ach, das schlägt jetzt nicht höher. Mein Herz vom Auto und von mir schlägt ganz niedrig, weil das Auto ganz schön. Das ist altersbedingt schon. Ah ja, darum macht das so Geräusche. Mhm. Ey, guck mal, das Geld, dass jemand Leitung hat, jetzt könnte er endlich mal die Meinung sagen. Echt? Welche Art und Weise wird denn die Meinung sein? Lass dich überraschen. Kennst du den Satz? Nee, den höre ich gar nicht. Also, Fernsehshow. Den höre ich in den Fernsehshow? Lass dich überraschen? Mit Rudi und Karel war auch da. Ah, Rudi ist klasse. War Rudi Karel? Ach, das ist ohne Mist, mal klasse. Das war eigentlich eine ganz top Sendung. Ich verfolge die Sendung mittlerweile 2 Jahre. Ach, na, da machst du das so spannend, das hättest du ja gleich sagen können. Sag mal normal, ich will dir jetzt ja nicht ins Wort gefallen sein. Willst du ja nicht reinfallen, weil das jetzt wahrscheinlich auch nicht kannst. Das wird wahrscheinlich niedergeschmettert sein von dem Ganzen. Hast du nicht gesagt, dass das so eine klasse Top-Sendung ist? Ja, ist eine klasse Top-Sendung. Oder habe ich mich da jetzt verhört? Hast du gesagt? Nein, da hast du ihn nicht verhört. Prima. Ja, da freue ich mich ja. Hast du ein Problem mit der... Das finde ich ja auch. Super, da danke ich dir herzlich für deinen Anruf. Pass auf, ich grüße jetzt mal jemand, ja? Ja, mach mal, versuch mal. Na, ist er da etwa raus? Ach, na, das ist aber gemein. Tag, wer bist denn du? Ja, guten Abend. Eure Kinder, jetzt faxen sich hier aber dumm und dusselig. Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin der Toni. Tag, Toni. Ja, guten Abend, Herr Kuttner. Ja, guten Abend. Ich möchte zu einer anregenden Sendung beitragen. Ey, Svita, du klingst jetzt echt nicht so, als ob du in anregender Art und Weise zur Anregung dieser Sendung beitragen könntest. Die bei ihren anderen Moderatoren da nicht so unten durch sind auf dieser Konferenz. Weil die denken, bei ihrer Sendung... Weißt du, das Problem ist, dass er eher das... meinst du, dass du das jetzt wirklich völlig das Ruder der Sendung rumreißt und richtig endlich schnelle Schnitte und im flotte Tempo und einen geilen Groove vorlegen kannst? Ich meine, das liegt sicherlich bei Ihnen, aber als Anrufer kann man halt nur dazu beitragen, zum Niveau der Sendung. Ja, das ist schön gesagt aus deinem Munde. Ja, ne? Ja. Gut, Toni. Weißt du was? Ja, okay. Wollen wir mal, um die Sendung nicht allzu sehr zu beschädigen, erstmal Schluss machen? Das fände ich allerdings sehr schade, aber wahrscheinlich wäre es besser für die Sendung. Du könntest eintreten in meinen Verein, der zur Selbstkritik fehlen. Ja? Du müsstest eben nur ordentlich tüchtige Monatsbeiträge überweisen. Na, dass der Vorstand Problem. Wieder mal eine selbstkritisch zwar, aber doch eine prassende, prima Fahrt machen kann. Na okay, sag mir mal die Kontonummer. Am Tag der Selbstkritik. Ach, mach es einfach so, steck es in einen Briefumschlag und schickst dir her an Kuttner Sprechfunk Postfach 90 9000 14439. Ja gut, mach ich. Wie viel Rubel willst du haben? 1000. 1000? 1000. Meinst du, die passen alle im Briefumschlag? Na klar passen die alle im Briefumschlag. Ich hab ja selber 10.000 zu Hause. Ich weiß, wie viel 1000. Und was machst du, wenn ich das in Silbergeld mache? Naja, dann musst du vorne ein paar Marken mehr raufkleben. Ist nicht mein Problem. Meine Mann, jetzt wollen wir hier aber mal nicht so eine Postdetails abhandeln, sondern ich werde mich schön bedanken und zügig ein Ende suchen. Zügig. So, schicke Faxe, wer den Wahl hat, hat die Qual. Ey, Kuttner, mach doch mal Schweigfunk. Würde ich zu gerne machen. Picasso hat das geschickt. Ich kann ja nicht immer die Telefonnummern vorlesen, oder? An Jürgen Kuttner, ist das schön von Lilly Rolfs. Sie haben zwar nicht nach meiner Meinung gefragt, aber die Sendung ist leider nur so lala. Vielleicht nicht. Warum muss ich den Dreck ja gerne vorlesen? Hallo, kein Menschendicht. Aber im Januar hast du ein Musikstück gespielt. Text von Rilke, Stimme von Oskar Werner. Und von wem war die Musik? Die habe ich einfach runtergelegt, die Musik. Und die war von Lisa Germano. Und wie heißt die Platte und wo wurde sie zuletzt gesehen? Bei mir zu Hause. Ich habe schon 2-mal geschrieben, aber ohne Antwort. Ei. Antwort heute per Durchsage. Die Musik war von Lisa Germano und Oskar Werner. Muss man einfach mal kicken, Oskar Werner. Irgendwo muss es Oskar Werner geben. Ich habe ja auch nur irgendwo her. Comiczeichnung und verschüttete Milch wird hier angekündigt, steht aber nur drauf, ist aber ja keine Comiczeichnung und verschüttete Milch. Und dann an Kuttner, bitte sende mir dein Autogramm zurück, bin echter. Ach Mann, ey, das sind aber keine Beiträge hier zur Sendung. Bitte, das ist mir doch, jetzt kommt ein langer Brief. Oh, da bin ich aber gespannt, ein langer Fax. Kuttner, give me strength, Mensch. Turbo. Kobo. Hallo Kuttner, sag mal, hast du wirklich vom kleinen Jürgen Post bekommen? Ja, ich habe vom kleinen Jürgen Post bekommen. Ich habe das Telefonat damals gehört und war begeistert von Jürgen, von dir und der Idee mit den Gummibären. Leider zieht der Trick bei älteren Frauen nicht mehr. Ja. Da darf man den Mund nicht zu voll nehmen mit den Dingern. Neulich habe ich in einem Film mit Robert Redford einen geilen Spruch gehört. Am Eingang eines Parks stand einst das Karlchen Marx und schimpfte auf zwei Bengels. Der eine war der Engel. Sei grüßt und mach's gut. Dein geneigter Hörer Bastian. Machen wir zum Thema Experimente wirklich irgendwann. Mach ich irgendwann. So, jetzt würde ich vorschlagen, ich gönne mir eine Pause und ihr habt das Nachsehen. Habe ich jetzt hier was falsch gemacht? Ich habe also mich erstmal zu früh ausgeklinkt, das war deutlich zu hören, dadurch war ich quasi so abgehackt, aber ansonsten bin ich eigentlich voll in Ordnung hier. Die Menschen haben die Angewohnheit, ständig in Situationen Musik zu machen, wo Musik nicht zu suchen hat. Ach man, das haben wir doch schon mal gehört, ey. Das finde ich aber nicht okay. CD-Spieler, du Arsch. Das finde ich aber blöder. Mann, ey, das soll eine tolle Sendung werden. Die hetzen, die reden sich doch morgen wieder den Mund fusselig, die Kollegen. Das Gedächtnis ist ein Thema, das mich in der letzten Zeit deshalb fasziniert, weil ich der Meinung bin, dass elektronische Gedächtnisse sehr wirksame Instrumente dafür sein können, dass wir unser Dasein als ein Subjekt der Welt nicht mehr so aufnehmen, sondern dass wir beginnen, die Kapsel des Subjektiven zu durchbrechen und uns als Knoten eines Relationsfeldes anzusehen. Conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll pursue my kind of drop and dive, but I'm gonna wave my free flag. I'm the one that's gonna have to die when it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Yeah. Sing on, brother. Play on. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mann, Kinder, überlegt ihr euch eigentlich was, wenn ihr faxt? Ja, 721 39 83 ist die Faxnummer. Ihr könnt ja hier nicht irgendwelche Cartoons und Karikaturen faxen. Soll ich die alle nacherzählen? Mach ich nicht, mein Lieber. Ach, hat keine Quelle annehmen. Doch, mein Lieber. 49331 721 39. Ach, das ist ja hier. Kein Absender. Nur hier, mein Lieber. 0000000000. Dein Fax wird nicht vorgetragen, weil das bloß eine, quasi eine Karikatur ist, die längere Erklärungen bedurfte. So, jetzt müssen wir hier aber schnell weiter telefonieren. Kinder, die immer noch in Wahl, um Wahlsituationen, denen ich bisher überhaupt ja nicht 2 Stunden Sendung. Wenn ich nicht geredet hätte, wäre hier null passiert. Insofern bin ich selber recht froh, dass ich geredet habe. Dann haben die Kollegen morgen bei der Auswertungskonferenz wenigstens keinen Anlass zu sagen, dass nichts passiert ist, sondern dass es doch wenigstens eine interessante Sendung war. Das kommt aber einfach nur dadurch zustande, dass ich die ganze Zeit geredet habe. Es wäre aber auch schön, wenn es noch erhellende, dramatische, herzergreifende Wahlsituationen von euch telefonisch geschildert würden. Und um jetzt ein bisschen zu beschleunigen, habe ich mich entschlossen, mit 2 Leuten gleichzeitig zu telefonieren. Wovon der eine, welcher denn jetzt überhaupt ja nicht mehr da ist. Tag, bist du noch da? Ja, hier ist Rauschi aus Wittenberge. Tag, Rauschi. Ey Mensch, klasse. Hi Baby. Wollen wir versuchen, hier noch einen zweiten drin zu zaubern? Ja, mach es mal. Ja, hallo Zweter, bist du auch da? Chaotin, ne? Ja, den lassen wir im Hintergrund ein bisschen. Dann können wir wieder Musik moderieren. Also Wahlsituationen sind ja geil, ne? Ja. Aber sag mal, du musstest nicht heißen, der Wahl. Nee, komm, ja, jetzt fang nicht an, Billewitze zu machen. Dafür bin ich zuständig. Da ist ganz strikte Arbeitsteilung. Ja, okay, vom Anrufer wird Intelligenz, Schnippischkeit und eine gewisse Originalität erwartet. Na gut, pass auf, dann machen wir das andere Ding, machen wir Valium draus. Pass mal auf, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den ostdeutschen Humorpapst, der heißt Stefan Schwarz und der sagt, Wortspiele sind nicht erlaubt und wenn, dann nur Kuttner. Ja, du erlaubst aber auch gar nicht, du hast ja ein strenges Regime. Ja. Hab ich schon gemerkt. Ja, richtig. Also alles, was nicht irgendwie reinpasst, da knallst du die Sachen weg. Zack, fliegen die sofort raus. Ja, ich hatte auch mal irgendwie eine Wahl, klar. Ja? Irgendwann hatte man mal eine Wahl, klar. Man hatte irgendwann mal eine Wahl, aber es geht doch um Situationen, in denen man schier verzweifeln möchte, weil man nicht weiß, für welche Seite des Wahls man sich entscheiden soll. Ja, aber und darum geht es. Hey, aber so eine, Situation, die hört jetzt nicht zu deinem Erfahrungsschätzlein. Nee, nicht unbedingt. Dann sollten wir das Gespräch an der Stelle beenden. Obwohl hinterher kommen immer die, weißt du, wenn du dich entscheiden kannst, in dem Moment, wenn du dabei bist, in dem Moment kannst du das ja noch gar nicht so abfassen. Oder begreifen, warte. Mein Lieber, jetzt aber nicht von hinten durch die Brust ins Auge. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Die Telekom und ich, wir beide danken dir sehr für den Anruf. Okay. Der Telekom hast du wenigstens Geld gebracht, mir nichts als Ärger. Trotzdem bin ich ein höflicher Moderator und verabschiede mich mit wohlgesetzten, feinen Worten. Pass auf, ich muss dich aber erstmal noch schnell verbessern. Du hast nämlich zu Anfang Rec Dumont, oder wie heißt der, ne? Der heißt nämlich Rec Dumont. Also da musst du mal Heinz Quermann nachfragen. Rec Dumont heißt der. Nee, so heißt der nicht. Der kommt nicht aus Frankreich. Nee, das ist so ein Ossi-Sänger. So ein ganz alter Ossi-Sänger. Fuck Chirac. Siehst du, und der heißt Rec Dumont. Nee, ich schwör's dir. Du meinst Quermann, Heinz Quermann? Ja, frag mal nach. Ja, der konnte doch bloß ja nicht Englisch. Nee, der heißt Rec Dumont, so hieß der damals. So haben die den immer angesagt, ich schwör's dir. Aber ist egal, ei, gut. Ei, wollen wir hoffen, dass du keinen meinen Eid bei. Na gut, dann grüßen wir den Sergei Eisenstein, das Sprechfunk, Herrn Kuttner. Tschüssi. Okay, tschüss. hallo, wer bist du? Ja, ich bin's nochmal. Ey, wer ist denn hier ich nochmal? Nochmal soll ja eigentlich ja nicht sein. Das sieht ja auch nicht schön aus. Sieht ja aus, als ob es drei bestellte Anrufer gibt, die immer wieder anrufen, damit man hier nicht in ein Loch fällt. Ich habe jetzt wirklich eine ganz garstige Wahlsituation. Da stehe ich seit 2 Tagen davor. Na los. Pass auf, ich habe. Wer bist du ich nochmal? Ist doch kein deutscher Name. Frank, ja. Ich habe vor ein paar Tagen so ein Ding geschenkt bekommen, macht unheimliche Geräusche. Hör das mal an. Ist das ein Tier? Nee, noch nicht. Oh, kriegen ja die Faxe trudeln hier ein, ey. Vielleicht sollte ich mich doch wählen lassen irgendwo in dem Bundestag. Die sollen jetzt auch mehr Geld kriegen. Statt hier mal irgendwo. Oh, wieder die müde Nummer mit dem Überfax. Ich halte nicht mehr aus. Kinder, macht doch nicht immer die alten Klamotten hier. Ist ja gruselig. Das ist, das kenne ich, das ist so ein kleines rotes Teil. Da drückt man immer Knöpfe und dann macht das Eisenbahngeräusche. Nee, das ist ein kleines schwarzes Teil, sieht sogar aus wie eine Eisenbahn. Siehst du, und da drückt man kleine Knöpfe und dann macht es Eisenbahn. Die uns diese Werbefuzzis überhelfen und ich kann mich einfach noch nicht entscheiden, ob ich die wegschmeiße oder nicht. Schickt mir, ich freue mich. Habe ich dich von dieser schweren Wahl erlöst? Ja. An Fritz, Sprechfunk, Kuttner, Postfach 909000 14439. Da fällt mir doch gleich noch was ein. Soll ich dir mal sagen, wie ich hier sitze und moderiere? Nee. Ein wunderbarer Anblick. Was neue Boxershorts, die in bezaubernder Art und Weise, deren Farbe in bezaubernder Art und Weise abgestimmt ist auf das Gold, das ich in meinem Haar trage. Von dem Frank Schöbel immer annahm, dass es in meinen Augen sei, es ist in meinem Haar. Und wenn die Boxershorts nicht so verflucht kurz wären, dann könnten sie so ja meine langen, mit schwarzen Krausen bedeckten Stachelbeerbeine verhüllen, sind aber nur Boxershorts, die gehen ja nur bis zum Knie, aber trotzdem sehe ich total prima aus. Aber die Badelatschen sind zu sehen. Jedenfalls habe ich Boxershorts geschickt gekriegt, habe jetzt leider den Brief vergessen. Kann ich mal noch, ich habe sogar noch ein kleines Kompliment für dich. Nee, lieber Geschenke. Auch, später. Erstmal dieses Kompliment. Also ich höre heute Abend schon von Anfang an zu und auch wenn mitunter Scheiße dabei rauskommt, das machst du ja so gut, dass von den Anrufern jetzt meinst richtig du? Drüber lachen kann. Ah. Und du bist ja doch da ziemlich kreativ, was so Wortschöpfung anbetrifft. Die Lendung ist zum Lachen da, Trallari und Trallera. Ein Wort ist mir da hängen geblieben, was ich auch zum Zähneputzen kann man sie benutzen. Ja, da ist wieder mal lehrreiche Scheiße gekommen. Ich höre schon, redet nicht mit mir. Nee, ich höre dir aber zu. Wir reden nur parallel. Das finde ich irgendwie ganz gut. Ich weiß nicht, wenn das jetzt Stereo ist, hat der eine, kann man sich entscheiden. Hat man die Wahl ja quasi. Ob ich was bin? Ob du multitaskingfähig bist? Logo. Dass du sowas gleichzeitig machen kannst. Klar. Nee, dieses Wort, was mir da aufgefallen ist, heißt nämlich verunmöglicht. Oder verunmöglichen. Ja, ist so ein schönes Wort. Das ist ein astreines Wort, das werde ich bestimmt auch weiter benutzen. Von wem hast du jetzt astrein? Das hast du doch auch wieder von mir geklaut. Aber kein Stück. Oh, mein Lieber, jetzt betrüge mich nicht. Ich bin der Einzige, den ich kenne, der astrein sagt. Ja. Du wärst der Zweite, das soll aber kein Zweiten neben mir geben. Wollen eine Partei gründen? Ich bin jetzt immer mit meinem Verein beschäftigt. Ich muss jetzt erstmal die fetten Beiträge durchbringen, durchprassen. Ich danke dir für deinen Anruf. Dann mach mal weiter, ist ein netter Sender. Du weißt zwar nicht, warum, vielen Dank. Tschüss. Der halbautomatische Anrufbeantworter. Kinder, ihr könnt doch nicht immer nur hier anrufen. Die Leitungen sind hier sowieso voll. Das macht überhaupt null Sinn. Stellt euch doch nicht so dämlich an. Reißt euch doch mal zusammen. Ihr müsst euer Leben ändern. So kann es nicht weitergehen. 721 39 32 hat der halbautomatische Anrufbeantworter. Und der wird sauzickig und stinkeböse, wenn man ihn jetzt nicht sofort anruft. Wer ihn jetzt nicht anruft, kriegt von ihm eine Backpfeife. 721 39 32. Habt ihr endlich verstanden, der halbautomatische Anrufbeantworter. Das Fax 721 39 3083. Das ist so multimedial hier, die Sendung. Ich werde nochmal verrückt. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist der Jörg aus Berlin-Reinickendorf. Ja. Haben wir da noch jemanden? Wieso? Warte mal, will ich mal sehen. Ist da auch jemand? Da ist ja keiner. Na, das ist ja auch blöder. Na, wir reden doch am besten über Qual der Wahl, was? Jörg, ja. Gut. Sag mal Wahrheit. Was soll ich sagen? Hast du denn so eine Qualwahl schon? Ja, als Konsument des Sprechfunks. Und was gibt's denn da für eine Qual? Ist doch klar. Einschalten, sich prima fühlen, toll, toll, toll, toll, die Haare wachsen nach, die Nägel werden glatt, ja, die Hautunreinheiten verschwinden. Was will man mehr von einer Radiosendung? Ja, ist richtig. Ja, die Figur strafft sich, die Schultern gehen zurück. Pass auf, fahre ich hier in Berlin-Reinickendorf Richtung Märkisches Viertel am Kurt-Schumacher-Platz vorbei. Da springen zwei Gestalten von einem gewissen Radiosender, der auf Soft macht, mit Kassetten auf mich zu. Der was macht? Soft. Soft? Auf Soft? Ich möchte jetzt hier keine Kopf. Irgendein oder anderer Radiosender, den du nicht nennen willst. Richtig. Ja, nennen die bloß nicht. Oh. Ja, pass auf, es wird noch krimineller. Die schlagen gegen meine Scheibe. Ja. Ich natürlich ganz erschrocken, gucke erstmal verschreckt, drehe sie runter und da wird mir eine Kassette ans Gesicht gehalten. Hier eine Hörprobe. Sofort wegschmeißen. Ja, dachte ich auch. Und? Dann hast du doch drin gehört. Ja, und jetzt bist du verrückt geworden und hast jeden Geschmackssinn verloren. Exakt. Ja, und findest zum Beispiel Jimi Hendrix blöder. Wer ist denn das? Ja, na, gut. Mensch, Kinder, passt bloß auf, was ihr für Radiosender hört. Deswegen. Da kann ja so viel passieren. Das nimmt man oft so leicht, denkt, ach na ja, machst du das Radio an, Frequenz egal, kommt irgendwie Musik raus. Und zack, auf immer ist man schon total verblödet. Bong, man kriegt das überhaupt gar nicht mehr mit. Ende der Nasenluft. Was? Was? Ja. Ja, und dann zum Beispiel, es gibt ja Radiosender im Sprechfunk, die sagen, wir sind der Schnellste. Oder stündlich, wir verschenken Geld. Ja. Kapitalistische Sender zum Beispiel. Ja. Ich wollte da jetzt aber ja auch motivieren und habe ja dazu aufgerufen, Sprechfunk-Drückerkolonnen zu bilden. Und wildfremde Leute, die man nicht kennt, hast du vielleicht gar nicht gehört, wa? Hast du jetzt Bekannte, von denen du aussehen kannst, dass die Sendung nicht hören oder noch nicht gehört haben? Deine. Ja. Also fast jeden, den ich kenne, sag ich mal, hört deine Sendung. Oh, dann hast du aber kaum eine Chance, bei mir 10 prima saure sowjetische Rubel zu gewinnen. Weil wenn du die gewinnen wolltest, dann müsstest du dich jetzt auf den Weg machen und vielleicht alte Leute überfallen und die nötigen, eine eidesstattliche Versicherung abzuheben, dass sie ab sofort jeden Dienstag ab 22 Uhr den Sprechfunk hören wollen. Warte mal. Ja? Hallo? Hübermann? Ja. Hören Sie Fritz? Der hört dich. Hallo? Der hört ja nicht mehr. Hallo, bereits schon Fritz? Ist besoffen. Tut mir leid. Ja. Also ich werde es weiter probieren. Ja, du müsstest mir aber eine eidesstattliche Erklärung schicken. Und wenn das eine gute Begründung ist in einer eidesstattlichen Erklärung, dann würdest du sofort in die engere Auswahl kommen. Ich verlose ganz großzügig und das unterscheidet Fritz von allen anderen Sendern und diese Sendung wieder von Fritz. 3x10 saubere sowjetisch-leninistische Rubel. Die gibt's nirgendwo auf der Welt zu gewinnen mehr. Überhaupt nirgendwo. Nur hier. Die sind mehr als 1000 Mark. Moralisch. Also moralisch. Also ja, und man müsste aber einen Brief herschreiben und eine eidesstattliche Erklärung von jemandem, der noch nie die Sendung gehört hat. In anderen Worten, man muss an einem Schulsystem in Deutschland teilgenommen haben und schreiben können. Ja, das ist ja elementare Voraussetzung. Und zwar geht es an Fritz, Sprechfunk, Postfach 90 9000 14439. Dann mach dich mal auf den Weg, du hast keine Zeit zu verlieren. Tschüss. Gut, husch, husch, husch, husch, husch. Bisschen drücken, alte Leute belästigen. Tag, wer bist denn du? Peace, Kuttner. Wer ist da? Carlos. Ach, Carlos, richtig. Ach, hier sind ja lauter Faxe eingetroffen. Carlos, darf ich die mal kurz vorlesen? PS, alles nur keine große Koalition mehr. PS ist gut, da steht vorher ja nichts dran. Hi, Jürgen Kuttner, die Wahl der Qual. Hartmut König. Und der, gleich. Die Qual der Wahl, tue ich's oder tue ich's nicht? Das ist schon mal interessant. Es ist entschieden. Ich mache dir die Freude und danke dir für das wunderschöne Wort. Geldmangelfrage. Geldmangelfrage? Habe ich das gesagt? Ein bisschen peinlich ist's meiner, ist's mir ja doch. Grüß Petra. Hi Petra, schön, dass du dir den Mut gefasst hast. Deine Sendung ist echt spitze. Grüß Micha. Das war Micha vom Projekt, kann ich gar nicht mehr vorlesen. Kinder, das ist natürlich klasse bei Faxen, weil die werden immer in irgendwelchen Firmen wahrscheinlich schwarz abgesetzt und da kriegt man immer so ganz seriöse Anschriften, irgendwelche Dingschen-Firmen und dann stehen nette, lustige Sprüche drauf. So, jetzt kommt hier gleich an Herrn Gott Moderator, aha. Das ist Peter Andreas Asriel, hat der hier gefaxt, Peter Asriel, Gott, Herr Karel Gott Kuttner, müsste das heißen, Wahrheit. Geblendet von der Größe unserer Sache vergessen manche das Kleine und das Große rückt ferner. Von Hartmut König. Wunderbar. Grüße vom alten Pauker aus Prenzlauer Berg. Da gehen aber Grüße an den ollen Pauker Petra Asriel herrlich herzlich zurück. Warten alle in Schmutz und einer bleibt rein, wirft man ihm vor, es wäre gemein, anders als alle anderen zu sein. Lo Dien hat mir den das gefaxt. Darf ich noch weiterlesen, Carlos? Ja, wa? Bitte, bitte. Wunderbar. Ah ja, das ist hier die tolle OL-Kategorie, die sich aufs Faxbier beziehen. Fräulein Seidel, sind die Faxe schon da? Darf man jetzt aber, kann ich leider nicht vorlesen, weil das ja ein Comic ist. Für den lieben Kuttner. Ich schreibe jetzt an den Sprechfunk und hoffe, dass es ankommt. Zwar schreibe ich nicht so viel, doch gebe ich mir Mühe. Kuttner, mach so weiter. Deine Sendung ist voll heiter. Glückliche Wortschöpfung, voll heiter. Die Dialoge finde ich toll, die Musik mag ich voll. Am aller was eine Arbeit schreibe ich morgen, doch du vertreibst meine Sorgen. Gibst du meiner Schwester in Freiburg noch einen Gruß, kannst du sicher sein, dass ich nicht weinen muss. Alles Gute, meine Schnute, findest du meinen Reim auch so fein, Tschüssi, deine kleine Kim aus Berlin. Ach, na, das ist doch aber ein netter Brief. Da ist er ja ein Fax, da bin ich ja aber gerührt. So, Carlos. Ja, ich habe zwei Qualwahlen. Ja? Und zwar, die erste würde ich jetzt hier vortragen, um dir als Papst Absolution nicht zu erteilen, aber sie zu bestätigen, damit dich nicht irgendwann mal so ein böses Volksbegehren umhaut. Und ja. Ich war am letzten Freitag in einer Buchhandlung. Schön. So, ist klasse, ist ein guter Anfang. Ne? Das ist ein toller Anfang. Da lagen so drei. Kennst du diesen Polizistenwitz, wo zwei Polizisten in der Buchhandlung sind? Und die Buchhändlerin fragt, was ist los, meine Herren, regnet es draußen? Aber das darf man ja, glaube ich, gar nicht machen, ey. Ist ja öffentlicher Dienst. Und wir sind es ja eigentlich auch. Oh. Möchte ich bitte da sofort, dass der vergessen wird. Der heißt eigentlich, sind zwei Radiomoderatoren in der Buchhandlung. So, Carlos, du warst in der Buchhandlung. Ja, und da lagen so auf einem Tisch drei Bücher vor mir. Das eine war Goethe, gesammelte Werke. Das andere Günter Grass, ein weites Feld. Und das dritte, das große Sprechfunk-Lesebuch. Ja, ein Buch, was einen wirklich anlacht, oder? Ein astreines Buch mit einem tollen Titelfoto. Astrein? Astrein. Ja, dick wie ein Ziegelstein. Ja, aus diesem tollen Schwarzkopf und Schwarzkopf-Verlag für nur 24,80 Mark. Und schick zu lesen. Und da hatte ich halt diese Entscheidung, welches Buch nimmst du, weil ich hatte, alle kosten zufälligerweise 24,80 Mark. Und ich hatte zufälligerweise gerade 24,80 Mark bei mir. Und die Qual der Wahl ist mir aber gar nicht doll schwer quälend vorgekommen. Ich habe mich ganz spontan... Carlos, wenn wir jetzt so weitermachen, dann klingt das verflucht nach Eigenwerbung. Und das möchte, den Eindruck möchte ich ja um alles in der Welt vermeiden. Ja, Kunde, du kriegst ja keine Kirchensteuer. Und da dachte ich mir, das kann doch nur helfen, wenn du jetzt schon nach Rubeln verlangst. Oh ja. Ach, Kinder, wenn sie mich mal erstmal hier in der Senf ins Studio hochtragen. Da warte ich nur drauf. Carlos, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ich habe ja noch eine zweite Qualwahl. Nee, eine muss aber jetzt reichen. Das war aber, ganz muss wieder jetzt, ich komme jetzt nämlich eigentlich, vor allen Dingen wollte ich bei Jimi Hendrix jetzt quasi zum Hey Joe-Block kommen. Ich habe 5-mal Hey Joe-Musiken. Und da bräuchte ich aber eigentlich in der zweiten Qual... Sache, da bräuchte ich deinen Rat. Sag mal deinen Rat. Ja, ganz kurz erzählen. Ganz schnell. Und zwar ein Mädel, ein ganz nettes Mädel, was ich seit Längerem kenne. Greif zu. Ja? Ja. Gut, danke. Okay, tschüss. So schnell kann es gehen. Prima. Wir machen mal jetzt, fangen wir nämlich an mit dem großen Hey Joe Gedächtnisblock. Ein Lied, einen Song, der irgendwie aufs Engste mit Jimi Hendrix verbunden wird. Und dabei ist er aber ja nicht von dem, ist einfach nur... gecovert, aber trotzdem natürlich großartig. Wenn wir Sprache in einem extensiven Sinne auslegen, ist es ja ununterbrochen ein Abbilden von einer Sprache auf die andere Sprache. Musik. Wünsche ich mir doch irgendwie eine Spur cooler zu sein. Ich hätte mich natürlich auch hinstellen können und sagen, na, da hat der gute Jimmy die prima alte Billy Roberts Nummer gecovert. Hey Joe, ich kenne nur leider blöderweise Billy Roberts nicht insofern. Und wenn ich dann sowas da nicht kenne, dann bin ich sofort total unsicher, verschüchtert und dann kommt so eine Ansage überhaupt gar nicht überzeugend drüber. Außerdem habe ich jetzt, will ich euch nur darauf hinweisen, weil ihr sicher jetzt denkt, naja gut, der Gott hinter Mikrofon sitzt da und hat wahrscheinlich keine Beschwerden. Doch mir tut verflucht der Rücken weh. Ich muss jetzt erstmal ein paar Streckübungen machen und mich lang auf den Boden hinlegen und zusehen, dass ich die so vorübergebeugten von der Sorge, die ich für diese Rundfunksendung trage und von der Last der Verantwortung, die auf mir drückt, vorne übergebeugten Schultern, muss ich jetzt wieder rückkrümmen, dass die ungefähr eine, wenn man da jetzt ein Lineal durch... mir tut das Kreuz weh und ich würde mich gerne mal eine Minute hinlegen, ja? Mal spielen wir mal gleich mal nochmal einen Hey Joe von Willi DeVille, der hier an dieser Stelle den guten alten Song vom noch guten älteren Billy Roberts hier covert hat. Willi DeVille, Hey Joe. Ich wollte also mein Medium einsetzen, auch im Hinblick auf das Überleben einer Person in der Erinnerung. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman in the You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around town. Well, alright. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just cause I shot her. Just cause I shot her down. Alright. Willi de Will, Kinder auf euch warten noch, außer Lust in Gesprächen. Drei Coverversionen von Hey Joe. Ich glaube, damit bin ich der Hey Joe Coverversion König. Aber jetzt müssen wir erstmal, glaube ich, wieder ein bisschen rumtelefonieren. Ich will es ja zwar nicht, zack, schon erledigt, so ein dünnes Stimmchen, damit rede ich nicht. Kinder, der halbautomatische Anrufbeantworter ist noch nicht voll. Kinder, der hat die Nummer 721 39 32. In Potsdam 0331, mehr muss ich doch wohl nicht sagen, oder? 721 39 32, wer bist denn du überhaupt? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Ihrer Venengymnastik für weniger Geübte. Schön, dass Sie mitmachen und etwas für Ihre Gesundheit tun. Beginnen wir gleich mit den Bodenübungen. Legen Sie sich auf den Rücken und breiten Sie die Arme seitlich in Schulterhöhe aus. Stellen Sie Ihre Beine angewinkelt am Boden auf. Heben Sie nun das rechte Bein senkrecht nach oben, natürlich gestreckt. Und halten. Nun lassen Sie den Unterschenkel locker gegen den Oberschenkel fallen und stellen Sie das rechte Bein wieder auf den Boden. Das linke Bein anheben und senkrecht strecken, halten. Den Unterschenkel locker gegen den Oberschenkel fallen lassen, das Bein aufstellen. Aus, aus, aus, aus! Ja, da kann man nichts machen. Das Spiel ist aus. Genau, der Schiedsrichter hat gesprochen. An der Stelle musste dann doch beendet werden. Guten Abend, wer bist du? Carola. Tag, Carola. Hallo. 100.000 Mal probiert und irgendwann immer durchgekommen. Ach, ist das nicht schön, wa? Hier sind doch wieder ein paar lauter tausende Faxe angekommen. Darf ich die schnell vorlesen? Das eine kann ich ja nicht vorlesen. Das ist schon mal. Aber wieder schnell. Johann Peter Hebel in Mundart. Nun spreche ich ja nicht Mundart, sondern Dialekt. Späumli blüheit uns Brünnli springt kann. Tut mir leid. PS, spiel nochmal das Lied von der Bonbonfabrik. Kommt. Ach, nochmal vom alten Pauke aus dem alten Prenzlauer Berg. Das kommt nochmal irgendwann. Dann kommt ein scheiß autoreferenzielles Fax ist angekommen. Hier soll man nämlich zutreffendes bitte ankreuzen. Ja, ich lese dieses Fax vor. Angekreuzt. Nein, ich lese dieses Fax nicht vor. Leider nicht angekreuzt. Ja, ich schmeiße dieses Fax weg. Wird auch angekreuzt. Nein, ich schmeiße dieses Fax nicht weg. Wird nicht angekreuzt. Und dann die Diktatur des Proletariats und die proletarische Demokratie. Gruß Nico. Kann ich jetzt leider nicht alles vorlesen, schrieb Lenin. Carola. Sprich, also nicht so viel schöne Faxe. Doch, schöne Faxe. Ein bunter Strauß, netter Faxe. Du hast zu Anfang total viel eigentlich gesagt. Sag ich doch. Ja? Ich habe es aber auch angekündigt, ja, dass ich mich des Jargons der Eigentlichkeit bedienen werde. Das Eigentliche ist unsichtbar, sagt der kleine Prinz. Hast du was gesehen? Gehört. Siehst du? Und gesehen. Das Eigentliche ist unsichtbar, ja, aber unsichtbar. Beim Sprechfunk kann man es ab und an mal hören. Spielen wir gleich mal einen Jingle, oder? Nee. Drück mal hier. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? So, bis dahin. Sprechfunk? Carola? Ja. Ja. Ja. Wolltest du mich jetzt nur kritisieren? Edith, ich hab doch ein Thema vor ihm. Qual der Wahl. Qualvoll wahlhafte Situationen. Es könnte darauf hinauslaufen. Aber muss nicht, meinst du? Muss nicht? Doch, muss doch. Ist nämlich das Thema der Sendung heute. Ja, aber so viele Leute haben mir dazu noch nichts gesagt. Naja, genau deswegen musst du doch jetzt langsam mal losgehen, ey. Wir haben noch 40 Minuten. Sag doch mal, was das eigentlich ist. Du bist doch ich rede nicht über das Eigentliche. Ach, nicht? Nee? Nein, das Eigentliche ist ein Geheimnis. Ist ein Gral des deutschen Wortschatzes. Na, dann und erklär jemand mir bei doch mal dem dieses Wort aus diesem Geheimwortschatz. Jemand bei dem angekommen ist, dahin führt nur ein dorniger, steiniger Pfad, den zu erklimmen, jeder selbst sich die Mühe geben muss. Ja, dafür ich schon gibt alles es keine Bergführer. Habe ich mir alles schon gemacht. Selbst wenn ich ohne dass ich sagen wollte, dass ich der neue Bergführer bin. Carola, ich danke dir für deinen scheiß autoreferenziellen Anruf. Ah ja. Ja? Tschüss. Schwein, du. Und das war eine nette Verabschiedung. Vielen Dank, oh. Ja. Hat ja noch keiner gesagt. Ja, tschüss. Ja. Ja, hat ja echt noch keiner gesagt. Tag, wer bist denn du? Was? Hallo? Hallo? Ah, Mensch, wie geil, das ist ja klasse. Toll. Ich hab jetzt gar nicht damit gerechnet. Super. Hallo, Kutner. Hallo, wer bist denn du? Fanny. Fanny? Ja. Tag, Fanny. Tag, Kutner. Ich wollte, sag mal, kennst du Jochen Kurzschluss? Den Kurzschluss? Ob du Jochen Kurzschluss kennst? Nee, kenn ich nicht. Echt? Jochen Kurzschluss. Super, das ist aber ein toller Name. Das geht jetzt um die Hey Joe-Geschichte. Ja. Ja, du kennst Jochen Kurzschluss nicht? Nee, der hat auch Hey Joe gesungen? Nee, der nicht. Aber warum? Das ist Joe. Das ist Joe? Der Hey Joe ist Jochen Kurzschluss. Was? Der ist Rauschmeister beim Arbeitsamt. Und der wird wegen seinem Jähzorn gefürchtet. Ach, der schmeißt arbeitswillige Menschen raus? Ach Mensch, pass mal auf, warte mal, ich muss mal eben... Kinder, die Faxen, das ist ja nicht, ob man jetzt sagen darf, aber die Faxen ja hier alle wie die Bekloppten. So, pass mal auf, jetzt. Ja. Achtung. Ja. Moment. Ihnen haben wir das Lied gewidmet, mit dem Titel Hey Joe. Hey wird im Dorf, wo heute Sprache gebraucht. Hörst du was? Ja, ich höre es. Und moin, moin. Oder auch, pass auf hier. Und auch, pass auf, ob du starrst auf meinen Fototüffel, hau endlich ab, was gibt das hinter der Rüstung, du ohne Torfke. Moment, noch durchhalten, gleich komm's. Ich stell mich bei diesem Stück mit der Torfmoorholmer Kessel. Erkennst du es wieder? Nee, immer noch nicht. Mal, was hast du da zu tun mit deinem Colt in der Hand? Aber das ist doch Hey Joe. Ich frag dir. Hey Joe. Sag mal, was machst du da mit deinem Bummel? Was? Ich habe meine Frau tot gemacht, Ole. Bist du schon rausgeflogen? Nee, bist du überhaupt nicht rausgeflogen. Kennst du das? Wo gibt's denn die tolle Musik? Ja, das ist Torfrock. Das Torfrock? Das ist Torfrock. Ich kann das aber nur weiter singen. Nee, sollst du ja nicht weiter singen. Gibt's das auf Platte? Das gibt's auf Platte, ja. Ja, ich will doch der Hey Joe Coverversion König werden. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und ich kann mir das ja nicht vorstellen, nachdem du vorhin schon auf die Bremer geschimpft und hast. Und das von Jochen Kurzschluss? Nee, das ist von Torfrock. Von Torfrock? Ja. Gut. Und du hast vorhin schon auf die Bremer geschimpft? Habe ich auf die Bremer? Ich habe doch eigentlich auf die Bremer geschimpft. Ich habe die nur wassermäßig versucht zu orten, weil ich ja jetzt meinen inneren Shell-Atlas nicht bei hatte vor Augen. Die sind außer, nee, ich, nee, noch besser, ich boykottiere ja meinen inneren Shell-Auto-Atlas. Dadurch weiß ich jetzt immer nicht, ob Bremen am Wasser liegt oder ob man da die Alpen sehen, alten Alpen schon sehen kann. Da gibt's auch Erhöhungen. Wo, bei Bremen? Ja, da gibt's einen Deich. Ja? Ja. Und da gibt's auch so einen Alpinistenverein? Weiß ich nicht, doch, ja, vielleicht so. Ja, und dann schleichen die da am Wochenende mal einen Deich hoch, aber fest angeschnallt? Ja, so Sommerski so. Mensch, der Bremer ist aber auch ein, jetzt siehst du, jetzt suche ich ein Lobeswort, aber die sind mir ja nicht geläufig. Die kann schnell sagen, faxen wie die Bekloppten und seid nicht so dämlich. Das fällt mir, also fällt direkt raus aus meinem Mund. Aber wenn ich mal ein Lobeswort suche, ist das nicht sofort da. Bist du auch aus Bremen? Nee, ich bin aus Bremervörde. Ah ja, das liegt doch aber nah bei, sagt mir mein jetzt im Moment gerade nicht boykottierter innerer Shell-Auto-Atlas. Ja, nee, das ist da so in der Nähe. Aber ich habe eigentlich mal eine ganz andere Frage. Und zwar geht das jetzt erstmal um die Wahlgeschichte. Ich habe jedes Mal, wenn ich aus der Haustür rauskomme und dringend irgendwo hin muss, habe ich das große Problem, dass ich vor die Wahl gestellt bin, mit was für einem Verkehrsmittel ich fahre. Und ich kann mich jedes Mal nicht entscheiden. Wohnst du da an so einem öffentlichen Personennahverkehrsknotenpunkt? ÖPVNKP? Ich wohne an der U-Bahn, an der Straßenbahn, am Bus und an der S-Bahn. Das ist genau das, was ich ein ÖPNVKP nenne. Was ist das denn? Öffentlicher Personennahverkehrsknotenpunkt. Ach so, ja. Ja, wir vom Senat kürzen das gerne ab. Ach so, und dann? Ja, das hängt doch aber vielleicht auch ein bisschen davon ab, wo du hinfahren willst, oder? Hast du dir das schon mal überlegt? Ja. Was? Wir reden immer gleichzeitig und dann hören wir ja nicht, was der andere sagt und denken, lassen wir den auch mal zu Wort kommen und das aber auch gleichzeitig. Aber ich finde das gut. Und schon wieder ein Loch im Radio. Ich finde das aber gut. Finde ich auch. Wir Fischköppe reden eben so, wie uns Dings gewachsen ist. Jo, das denkt die. Ja, würde ich dir auch jetzt sagen. Ja, naja. Ja, ich weiß das auch nicht. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Ich wollte ja eigentlich nur das Hey Joe-Lied vorspielen, um deinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Prima, da danke ich dir. Muss man, such mal nach Torfrock. Super, mach ich. Halt auch Hey Joe. Dir werden auch noch, wenn du noch dran bleibst, kommen noch 1, 2, 3 super Hey Joe-Coverversionen. Ja, ich hoffe. Jede Wette ein, alle nicht kennst. Ja, gut. Okay. Ich hör mal zu. Ich bin gespannt. Tschüss erstmal. Tschüss. Schöne Sendung noch. Danke. Ja, das liegt ja nicht zuletzt an mir, sehr hatte Herr Dr. Jürgen Kuttner. Ein weiteres Fax wieder von Andreas. Rammelt immer, wenn ich Ihre Sendung höre. Ey, Sweetheart, Ihre wird groß geschrieben, ja? Scheint mir ein Licht aufzugehen. Also, aber jedenfalls kein autografisches. Mich dünkt, es geht Ihnen. Jetzt ist es groß geschrieben. Sehr verehrter Herr Dr. Kuttner, ebenso. Die Wahl ist nunmehr relativ einfach. Einfach am rechten Ohr schrauben und helle werden. Geh. Im Übrigen ist die Ohrabbildung nicht als Cartoon aufzufassen. Dafür bin ich dankbar, denn es ist ein Foto von mir in tiefer Verneigung. Ihr Elektriker A. Extra vertraulich. Kuttner Mensch sitzt da in der Radiorange, sucht einen blöden Reim auf Mensch. Schön. Als Brandenburger, also Geldtor, der in Berlin wohnt, habe ich jetzt nicht die Wahl zur Wahl. Das reimt sich schon nicht mehr. Aber eine Qual ist es, die verklemmten Berliner auf von jetzt wird ein Feindsender ihn an zu Fritz zu bringen. In Berlin. Ja, das will ich dann gerne machen. Werde ich heute Abend noch ein bisschen kleben. Jeden, die auf und ab mit anderen schwimmen, lobt man wegen ihrer Großzügigkeit. Schreibt nochmal Lodien. Hallo, Herr Kuttner, wenn du im armen Schwein helfen willst, dann spiel bitte das Lied. Ich habe Abitur. Ich weiß leider nicht, von wem es ist. Von wem es ist, lieber Lars-Erik Priebel. Als Denunzianten bezeichnet man wohl eher Stasi-Spitzel. Damit bin ich gemeint und nicht Menschen, die bedauern, dass eine gute Sendung von dir so abgewirtschaftet wurde. Wie gesagt, schade, deine untalentierte Blubberei kannst du dir schenken, da ich zwischenzeitlich zu Kiss FM gewechselt bin. Respekt und Freiheit, Tom. Lieber Tom, wenn du zu Kiss FM wechseln willst, dann musst du wirklich umschalten, dann darfst du nicht Sprechfunk hören, ja? Kinder, Kinder. Das ist immer so, das ist so ärgerlich. Das macht natürlich so einen zusammengestoppelten Eindruck. Man denkt, alle Kritiker sind blöde. Oder was ich dann an Kritik vorlese, ist immer blöde. Aber tut mir leid, liegt nicht an mir. Der kann doch nicht gleichzeitig Sprechfunk hören und den Sender wechseln. Tut mir leid. Tom, Mann, sei doch nicht sauer. Kann ich doch auch nichts für. Wir hören jetzt schnell noch ein bisschen Hey Joe. Und dann kommen die Nachrichten. Und das ist, sind jetzt... Das ist sowieso eine prima Platte, die heißt The Tribute to Jimi Hendrix. Die ist ganz alt mit einem tollen Covertext. Eine Gitarre wurde Witwe. Jimi Hendrix war mit seiner Gitarre verheiratet. Der 24-Jährige aus den Slums von Seattle suchte bei ihr menschliche Wärme, streichelte und küsste sie. Aber er hasste sie auch, schlug sie, stieß sie auf die Erde, um ihr die Musik zu entlocken, die sein Blues war und so weiter und so weiter und so weiter. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anhören. Der andere, der nächste, als Träger der Information ist mein Gedächtnis. Hey Joe, where you going? Put that gun in your hand. Hey Joe, I said, where you going? Die schnellste Musik von Berlin im Sprechfunk zu hören. Nachtrag an, wie heißt er denn? An Tom Stasi schreibt man mit I. Jetzt muss ich, was, jetzt bin ich hier völlig durcheinander. Ach Mann, Kinder, es wird ein Ärger, ey. Jetzt legen wir die Platte nochmal von vorne auf und spielen die nochmal ab. Und ich muss nur so lange reden, bis sie tatsächlich angefangen hat. Und dann gibt es die Nachrichten und gleich fängt sie an. Jetzt fängt sie an, die Platte. Hey Joe. Von Jeff Cooper and the Stoned Wings. Hey Joe, where you going? Who that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going? Who that gun in your hand? I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Yes, I did. I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. That ain't too cool. Hey, Joe, I heard you shot your woman down, shot her down. Hey, Joe, I heard you shot your old lady down, shot her down to the ground. Yes, I did, I shot her. You know, I caught her messing around town. She's been fooling around with the wrong dude. Yes, I did, I shot her. You know, I caught her messing around town. And then I gave her the gun, I shot her, yeah. Find it in. 34. Mein Nachrichtenverspätungsverfrühungskonto ist damit ausgeglichen und hier kommen die Nachrichten mit Tommy Wieland. Fritz Kurzinfo. Jubiläumstreffen. Die 50. UNO-Vollversammlung hat am Abend in New York begonnen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die bewaffneten Konflikte in einer Reihe von Ländern, Flüchtlingsprobleme, Umwelt- und Entwicklungspolitik. Diätenerhöhung. Nach der CDU-CSU-Fraktion haben sich am Abend auch die Sozialdemokraten für höhere Bezüge der Bundestagsabgeordneten ausgesprochen. Die FDP-Fraktion lehnt dies ab. Siegesstimmung. Die bosnischen Regierungstruppen und die verbündeten Kroaten wollen ihre Offensive gegen serbisch kontrollierte Gebiete offenbar doch fortsetzen. Im bosnischen Rundfunk hieß es am Abend, die Zusicherung, die Angriffe einzustellen, gelte nur für Banja Luka. Forderung. Brandenburgs Ausländerbeauftragte Berger hat sich für ein Einwanderungsgesetz für die Bundesrepublik ausgesprochen. Sport. Fußball. In der zweiten Runde um den DFB-Pokal spielten am Abend mit Erstligabeteiligung Leipzig gegen Schalke 0:1, Kaiserslautern gegen Wattenscheid 3:0, Dortmund gegen Uerdingen 3:0, Freiburg gegen Bielefeld 1:0 und 1860 München gegen Eintracht Frankfurt 5:1. Wetter. Nachts aufkommender Regen, auch am Tag zeitweise Niederschlag, Höchstwerte bei 17 Grad. Verkehr. Brandenburg, Notrufausfall. In der Ortslage Öna ist der Notruf der Polizei ausgefallen. Bei Bedarf ist die Polizei über Jüterbog Telefon 03372 41 30 zu erreichen. Ah, das waren die Nachrichten. Es klingt, wie wenn es immer noch Nachrichten wären, sind sie aber nicht mehr. Mit Tommy Wheeler. The Slacks, eine deutsche Girlie-Band, die, sagen wir mal, mein innerer Shell-Atlas wird immer noch boykottiert aus, sagen wir mal, Eindhoven kommt. The Slacks mit einer netten Hey-Joe-Version. Hier sind noch lauter nette, schöne Faxe angekommen. Hi Kuttner, jetzt nehme ich mal den Bezug auf ein Foto raus. Wie wär's, wenn du mal im Liegen moderierst? Ansonsten coole Sendung, vor allem die Vorliebe für unseren guten alten Jimmy. Schreibt Star Spangled Banner. Und dann nochmal, wenn ich die Wahl hätte, würde ich, aha, ansonsten Jimmy der Gott. Und dann nochmal von Zappa Hips ein Supercover von Purple Haze, sagt Matthias. Klar, kenne ich, das ist auch prima, aber Purple Haze ist eben nicht Hey Joe. Darum Tipp. Kinder, was seid ihr raffiniert? Echt, wie ich euch verachte. Kaum werden die Nachrichten gelesen, zack, zack, zack, zack, legt der pfiffige Hörer schnell auf und dann sind die Nachrichten zu Ende. Gleich rufen sie alle wieder an. Mann, oh Mann, oh Mann, Tag. Ach, da hat jemand gedacht, jetzt kommen Nachrichten. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Kalle. Tag, Kalle. Tag, ey, glaube mit dem Thema, das wird heute nichts mehr, wa, oder? Na, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, wir sollten uns mal wieder der Politik widmen. Der Politik? Ja. Oh. Also ich, naja, was willst du eigentlich? Weiß ich nicht. Jetzt die Klimanachrichten zum Beispiel, die haben mir gefallen. Die Aussicht, dass bis 2010 die Temperatur um 4,5 Grad steigt, ist doch wunderbar. Der Wasserstand steigt auch noch. Dann leben wir hier an der Küste, in Brandenburg. Stimmt. Ey, super Sonnenstrände. Braucht man nicht wegzufahren, ja? Ja, die ganze bankrotte Landwirtschaft wird auf Tourismus umgestellt. Ist doch total prima. Ja. Wie gesagt, braucht man nicht mehr wegzufahren. Ja, die Flüge nach Potsdam, Mallorca sind nicht teuer. Ja, also ich persönlich, also jetzt mal auf die Wahl bezogen, die am 22. Oktober ansteht. Ich kann mich ja immer nicht so gut entscheiden zwischen Grünen und PDS. Weil, also ich finde die PDS, die ist also ziemlich kreativ und so im Wahlkampf. Programm die ist eher rot. Und so. Ja. Aber die Grünen haben irgendwie doch ein besseres Ziel, muss ich sagen. Also Öko und so und Bundeswehr abschaffen. Jetzt ist tatsächlich so eine Politikwahl, ist genau das, was dir tierische Qualen bereitet. Naja, Qualen kann man nicht sagen, aber... Und wie entscheidest du dich dann letztendlich, Münze werfen? PDS? Nee, PDS. Also ich habe in Karlshorst gewohnt ein Jahr und ich habe auch geholfen, Christa Luft in den Bundestag zu befördern. Aber letztendlich, glaube ich, würde ich mich doch für Grün entscheiden. PDS? Ja. Naja, man hört ganz deutlich, welchen Qualen du dich da aussetzt, siehst. So im persönlichen Bereich gibt es sowas, aber für dich nicht. Da hast du einen klaren Lebensplan und weißt immer, die rechte Entscheidung zu fällen. Glaube ich eigentlich weniger. Also ich glaube, dass keiner einen ganz klaren Lebensplan hat. Nee, aber der Weg ist das Ziel. Ja, aber so, dass du jetzt da, wie Buridans Esel vorhin von mir zitiert, vor zwei Strohballen stehen würdest und der eine heißt Monika und der andere Erika und du nicht wüsstest... das ist nicht der Fall. Wo ist denn Thomas Prinzler, wird hier von Bastian gefragt per Fax. Eine nette Frage, da wird der Thomas Prinzler sich freuen. Darf ich dir erstmal danken für den Anruf? Ja, darfst du. Gut, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Birne ist für alle da. Ach übrigens, warum zum Teufel sagt ihr immer Fax Chirac? Wollt ihr etwa noch mehr von der Sorte, Björn? Das Grundgesetz, Artikel 1, nur wo Grundgesetz draufsteht, ist auch Grundgesetz drin. Artikel 2, Kinder, kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Artikel 7, der letzte macht das Licht aus, prima. Artikel 10, draußen gibt es nur Kännchen, das ist super. Artikel 13, Donnerstag ist Illu-Tag. Und jetzt nochmal eine super lange, hallo Captain Kalkuttner, Sülz, Sülz, Sülz, hier kommt der nicht ultimative Alkoholtext, der Alkohol. Ich hatte 20 Whisky im Keller, Flaschen Whisky, als ich erfuhr, dass der Alkohol der größte Feind der Menschen sei. Also beschloss ich, den verderblichen Stoff in den Ausguss zu schütten. Ich zog den Korken aus der Flasche und goss den Inhalt ins Becken mit Ausnahme von einem Glas, das ich trank. Es war ein großes Glas. Dann lese ich mal weiter. Dieses Fax wurde von einem Computer mit Trio Data Fax gefaxt. Das ist doch schön. Das freut mich dann doch gerne an, Captain Kopf. Firma Fritz, Datum heute von mir. Firma hätte ich gern. Anzahl der Seiten, einige. Originell. Absender unbekannt. Ja, telefoniere ich dann doch lieber weiter. Tag, wer bist denn du? Oh. Und da? Holala, was für ein abrupter Schluss. Aber so ist das vielleicht manchmal auf einer Session, denn die Herren hatten sich ja vorher allenfalls guten Tag gesagt und dann zogen sie ins Studio und spielten munter drauf los. So ist das, wenn eben ausgefuchste Profis und ganz gestandene Musikanten miteinander spielen, obwohl der Schluss ja hier ein bisschen unvermittelt war. Apropos Schluss, es ist ja in der Tat Zeit, sich schon wieder zu verabschieden, aber das sei gleich jetzt gesagt, im September wird die Sendung doppelt so lang, etwas worauf man sich freuen kann, zumindest hier als Moderator und Macher. Ich glaube nicht. Na, das war aber ein abruptes Ende. Warum ist denn hier Schluss? Na ja, die Session-Musiker eben. Guten Abend. Ja, hi Jürgen, hier ist Hagen. Hi Hagen, hier ist Jürgen. Ja, toll, ey. Das ist echt die Qual der Wahl mit der Sendung heute, wa? Ich, wieso? Nee, mir geht's prima. Na, ich weiß nicht. Ja, seitdem ich den Stuhl wieder gefunden habe, geht's mir dufte. Ja, wenn man dazu gehört, also echt, ich hänge jetzt hier zwischen Chipsetten und Bier und versuche jetzt irgendwie da mal... Thema zu finden, wo man mal irgendwie so ja, das ist natürlich ganz schwer. Ich habe ja versucht, Qual der Wahl als Thema anzubieten, aber ich nehme auch an, dass, sagen wir mal, Chipsletten und Bier selbst für dich auch keine Alternative sind, dass du dich auf betet besinnungslos stürzt und jetzt wahrscheinlich auch Schwierigkeit hättest, eine richtige Qual der Wahlsituation darzustellen und zu schildern, auf das der Zuhörer ergriffen sein möge. Naja, nee, also die Qual der Wahl besteht zwischen abschalten und weiterhören, weißt du? Ach so, ja, also. Ich habe den Eindruck, du hast angelassen. Eine Wahl, zu der ich dich dir nur gratulieren kann. Ja, na, auf jeden du kannst Fall. Dir nicht vorstellen, was das für ein trister Abend geworden wäre, allein in einem kalten Wohnzimmer, dürftig bekleidet mit einer halbvollen Flasche Bier und einem halb leeren Chipslettenbeutel. Nee, so ist ja nicht. Also die Flasche ist noch voll. Ach Berliner schön. Pilsner übrigens, keine Werbung, war. Ja. Nee, Marschmann jetzt. Also du hast ja echt ein paar Anrufer gehabt, die haben ja voll den Dünstes abgelassen. Also da war von irgendeinem Toni drauf oder was. Ja, aber andererseits gibt es auch Anrufer, die sagen dann nur, dass es Anrufer geben müsste, anstatt selber Anrufer zu sein. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe schon, was du meinst. Die Flasche Bier ist ja noch voll. Also, das ist nicht, das Thema war heute irgendwie nicht so top. Mein Lieber, das ist ein super Thema, das ist von aktueller politischer Brisanz. Ach, dann wegen der scheiß Wahl jetzt meinst du, oder was? Nee, das war nur eine feine Anspielung. Gehst du jetzt dahin, oder was? Wohin? Zu der blöden Wahl. Da muss man hingehen, wa? Wieso? Das ist gemein, statt dass sie zu einem kommt, das wäre doch viel einfacher. Da sag mal, jetzt kommen hier lauter Faxe an, die kenne ich doch alles schon. Dann musst du ins Altersheim gehen. Wie bitte? Du musst ins Altersheim gehen, dann kommen sie zu dir. Mit der Wahl. Ja, dann danke ich dir mal für den Beitrag. Einverstanden? Ja, das war richtig toll. Tschüss. Bye. Ja, köpft das Bier noch. Nabend. Hallo? Hallo? Ja, guten Abend. Ja, hallo, ich habe gerade den Kopfhörer aufgehört. Entschuldigung. Ja? Und zwar, ich habe da mal eine ganz derbe Kritik. Ja, ach, eine derbe. Darauf freue ich mich ja. Ja. Aber wird die auch wirklich, machst du erstmal das Radio leiser? Ja, Moment, ja. Ja? Also ich bin eigentlich ein ganz eifriger Kuttner-Hörer. Ja, du meinst besser? Jetzt mich wahrscheinlich. Ist nicht besser, ist aber ein guter Anfang schon mal. Und? Ja. Bis jetzt hat es mir gefallen, was du gesagt hast. Ich nehme an, das wird sich gleich ändern. Nee, ich meine jetzt wegen dem Empfang ist besser? Ja, mit dem Empfang ist auch besser. Gut, und zwar, was ich jetzt mal ganz rüberlassen wollte, ja? Ist eigentlich eine sehr derbe Kritik. Ja. Und zwar, aber, also ich bin ein sehr eifriger Kuttner-Hörer ja? gewesen. Ja, das war der Satz, den habe ich schon gehört. Und ich habe also bis jetzt auch wirklich jede Kuttner-Sendung mitgehört. Hm, die heißt ja im Volksmund auch Sprechfunk. Wie bitte? Die Sendung heißt Sprechfunk, wollte ich nur sagen. Ja, ich höre es, aber ich empfange dich sehr, sehr schlecht. Die Sendung heißt Sprechfunk. Ich habe gehört. Ja. Gut. Gut. Okay, was ich mal sagen wollte ist, ich finde, dass diese ganze Sendung oder ganz speziell sehr, sehr total persönlich abgeklatscht worden ist. Das klingt verflucht gut, das klingt auch wie eine derbe Kritik, nur dass ich es im Moment nicht verstehe. Das heißt? Total persönlich abgeklatscht? Nein, also ich musste, wie gesagt, ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich mal ein Kuttner Hörer gewesen bin, ne? Ein ganz intensiver. Und was mir auch gefallen ist, dass du auch sehr persönlich verletzend geworden bist. Wen denn? Generell Leuten gegenüber. Ah ja? Ja. Wem denn jetzt? Nee, also ich kann kein persönliches Beispiel nennen. Also mir ist es vorhin, also ganz herbe ist es mir aufgefallen, bei diesem Bremer, ne? Ja? Und was war mit irgendwo dem? So eine Abwertung, irgendwie in der Unterstimme. Weil ich gesagt habe, dass Bremen möglicherweise am Wasser liegt, dass er sich da jetzt verletzt gefühlt haben könnte? Nein, in seinen überhaupt lokalen nicht. Gefühlen? Nein, überhaupt nicht. Aber in einer ganz anderen Weise, wie du diesen Jungen abgewiesen hast, weißt du? Mensch. So, dass du jetzt denkst, dass man jetzt Bremer schützen müsste? Überhaupt nicht, nein. Weil du vielleicht den Verdacht hast, dass ich nichts anderes im Sinn habe, als dem Bremer weh zu tun? Nein, auch nicht. Nein, mir ging es einfach nur um die ganze Abwertung. Von Bremen jetzt? Nein, um die persönliche Abwertung. Des Bremers? Ja, in dem Falle des Bremers, ja. Des Bremers. Ist mir nicht das erste Mal aufgefallen, also. Nee. Ja, das Problem ist, ich glaube, dem Bremer ist es auch gar nicht aufgefallen. Mir ist es auch gar nicht aufgefallen. Doch, ich glaube, dem Bremer ist es auch aufgefallen. Ja? Mensch, wenn der Bremer jetzt noch da ist, dann müsste er vielleicht mal anrufen. 74 81 110. Aber das jetzt sind die Leitungen wieder alle voll. Jetzt sind die Leitungen alle wieder voll. Wollen wir mal, kicken wir mal, ob ein Bremer da ist, ja? Wie hieß denn der Bremer gleich nochmal? Ruf das an? Ja, nee, wie hieß der? Ich kann den noch nicht anrufen. Ich hab da seinen. Alexander. Ah ja, wollen wir mal sehen, wo der ob der Alexander noch da ist. Okay, tschüss. Tschüss. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob sich der Bremer in seinem Nationalpatriotismus verletzt fühlt. Tag, ist da ein Bremer? Hallo? Das ist ja keiner. Ist da ein Bremer? Nee, hier ist kein Bremer. Ah, tut mir echt leid, muss ich dich rauswerfen. Ich bin jetzt auf der Suche nach Bremen. Okay. Tschüss. Tag, ist da ein Bremer? Nee. Ja, ich bin der Bremer hier, ja. Ach, glaube ich nicht. Ja, doch, wirklich. Liegt Bremen am Wasser? Nee, pass auf, ich hab das gestern vollkommen live erlebt. Ich meine, gestern sind drei Blondinen verhaftet worden in Bremen. Mensch, du bist es nicht. Bist du der Bremer? Wie heißt du mit dem Vornamen? Falsch. Und du? Ja, hallo. Ach, tut mir leid, eine nette Frauenstimme, aber ich kann jetzt ja nicht drauf eingehen, weil ich immer noch nach Alexander Bremer bin. Bist du das? Nee. Warte doch mal. Ja? Und zwar ganz, ganz kurz, dann kannst du wieder auflegen. Es gibt hier gar keine Wahl. Du hast doch eigentlich gesagt, es gibt eine vorgegebene Sendungsschematik. Aber zum Glück gibt es ja auch dich, Kuttner. Nur das wollte ich sagen. Glaubst du, das reicht? Ich glaube, das reicht, um Unverständnis auf einer Vielzahl von Hörergesichtern zu zeichnen. Aber was wollte man mehr mit so einer Sendung erreichen, als eben Unverständnis zu zeichnen? Ich danke dir. Verstehst du das auch nicht? Nee, aber ich finde es schön gesagt. Mit rührt so was Poetisches in mir an. Echt? Das ist schade. Pass auf. Es ist so, dass man dich überhaupt nicht vergleichen kann, weil du bist irgendwie ein Unikum. Also irgendwie bist du ja selbst. Unikum höre extrem, ja. Nee, Berliner Original wäre voll nochmal nachgetreten. Du bist ja auch original, deswegen ist deine Sendung ja auch so interessant. So Unerwartetes kommt und trotzdem ist sie irgendwie vertraut und sympathisch. Darf ich dir danken? Natürlich darfst du mir danken. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss man mal der Bremer noch schnell zu Wort kommen. Hallo Alexander? Nö. Och Mann, tut mir leid. Ich muss jetzt echt Alexander suchen. Oh, ja. Oh Mann, ist traurig. Aber was soll man machen? Tag, bist du Alexander? Nee, ich bin die Claudia aus Dresden. Ach, Claudia aus Dresden, das tut nur mir ganz auch. Kurz. Ja. Ich wollte sagen, dass ich es auch nie so toll fand, die letzten Male deine Sendung, weil du ganz schön selbstdarstellerisch geworden bist oder vielleicht schon immer warst, ich weiß nie genau, aber... Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Naja, und auch die Leute ein bisschen runtermachst. Heute ging es zwar, aber naja, also... Ach Mensch, und du denkst, man sollte gerade in Zeiten der Depression, muss man den Hörer eher aufbauen, ihm Mut machen. Freude in die Herzen junger Menschen versenken. Ja, kommt ja, drauf an, aber nie ganz so viel. Denke ich auch oft. Aber wo soll man die hernehmen? Gerade in Zeiten der Depression, die viele Freude, wo soll die herkommen? Mensch, mal ja, der Kollege Wilson, der macht auch gerade Selbstmordgestik. Wir können jetzt noch 8,5 Minuten warten. Macht er nachher nur den Night Flight? Oder hat er sein Taschenmesser, ein Schweizer Offiziersmesser doch noch aufgeklappt gekriegt? Weil der kaut ja auch an Fingernägeln und dann ist total hart, irgendwie das Messerchen rauszukriegen, um dann zur letzten Tat zu schreiten. Ich danke dir für deinen bösen Anruf. Ja, so ist er nun auch. Tschüss. Tschüssi. Mensch, wo ist denn Alexander? Alexander? Nee, hier ist Michael Bremer. Bist du der Bremer? Ja, ich hörte geschrieben B-R-E-H-M-E-R. Aber war ich jetzt bremerfeindlich? Nee, warst du nicht bremerfeindlich. Gut, genau danach suche ich nämlich nach so einer Aussage. Und die hat mir jetzt auch schon gereicht. Tag, wer bist denn du? Petra. Nee, Petra nicht. Jetzt tut mir leid, ich suche immer noch nach Alexander Bremer. Hallo? Hier ist es, Henry. Ich habe eine Bitte nur. Hallo, Kuttner. Na? Ich muss jetzt 3 Wochen zum Zivildienst Einführungslehrgang an die Ostsee. Und ich weiß nicht, ob man da Fritz empfangen kann. Wenn da jetzt jemand zuhört... Könnte eventuell am Freitag bei Nullo Kuttner mal durchsagen, ob da Fritz empfangbar ist, oben am Dorf. Das wird er dann durchsagen. Danke. Hallo. Mann, Alexander. Ey, bist du Alexander? Oh, Kinder. Tag, hallo. Ja, ich wollte dir bloß schnell sagen, von Buddy Count gibt es nämlich auch eine wunderbare Coverversion. Ja, weiß ich, habe ich auch. Kann ich jetzt ja nicht mehr spielen. Ah, das ist schade. Weil ich jetzt versuche, die Kritik zu kritisieren. Tag, wer bist denn du? Ja, ich wollte ihm Sir Henry sagen, ich nehme die Sendung auf. Prima, freut sich Sir Henry. Hallo? Ja, hier ist die Patentante von der Bonbonfabrik. Mensch, haut jetzt mal alle ab. Jetzt soll mal bloß mal der Alexander mal anrufen hier. 74 81 110 in Potsdam. Hallo? Nee, gilt auch nicht. Tag. Hallo Kuttner, Alexander schläft schon. Echt? Ja, ich will ihn aber nicht aufwecken. Bist du die Mutti vom Alexander? Nein, ich bin seine Freundin. Sag mal Freundin vom Alexander, dann geh doch mal jetzt vorsichtig zum Alexander hin und leuchte ihm mal ganz so ins Gesicht, dass er nicht aufwacht. Der wird nicht aufwachen. Ja, mach mal, geh mal hin und gucke mal. Lächelt der jetzt oder hat der Zornesfalten oben an der Stirn? dass man jetzt rekapitulieren könnte, ob er sich jetzt vielleicht völlig total, dass ich mich antibremerisch verhalten habe, was überhaupt nicht meine Intention war. Das hat er auch nicht so aufgefasst. Nee? Nee, natürlich nicht, sonst hätte er sich doch stundenlang aufgeregt. Ach Mensch, meinst du, dass das jetzt bloß eine übereifrige Gutmenschin war, die jeden Bremer verteidigt? Mhm. Egal, ob er nett ist? Ob er nett ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ach so. Na gut, dann nehmen wir das eben als Gegendarstellung. Was Gegendarstellung? Okay, reicht mir. Der reicht mir auch. Okay. Danke. Tschüss. Dann müssen wir jetzt erstmal noch die eine definitive Jimi Hendrix, hey, nee, eben nicht Jimi Hendrix, sondern der alte, wie heißt er doch gleich? Wie heißt er denn? Naja, da wurde der Jimi hier von dem alten, die gute alte Billy Roberts Nummer, Hey Joe, hat er gecovert. Trevor, kennst du Billy Roberts? Ey, der ist ehrlich, nee, eben war ehrlich, der war eine zehnte Sekunde lang ehrlich und hat Nee gesagt. Und zack, hat in ihm wieder der alte Lügner, ist sofort eingerastet und er hat dann den Kopf gewickt und ja, genickt und genickt und so getan, als ob er den alten, guten Billy Roberts kennen würde. Hier kommt jetzt Steve Binetti mit einer Pidgin-Russisch-Variante, allerdings wird das vorher nochmal extra angesagt von Hey Joe. Out, out, out, out, out. Out, out, out, out, wohin? Ah, nur ein bisschen Widi, was sich ergibt. Der Tag war anders als die Nordschi. Der Tag war für die Staris, für die Alten. Aber die Nordschi war für mich und meine beiden Rooks und für alle anderen Nerds. Die Nordschi war für uns. Знає, то з набігом драгінця. Гей, гей, Джо, гей, Джо. Мені або жалісто, не дрезнає дитлін. В нас ресторані, красиво торчо. На ночі нас ма проброса. Бізнає бролєм на де друга ля. Божная, божная, прошу, прошу, не пожалуйста, не мене змая. Трасна я по вулиці. Трасна я дав пистоля. Steve Binetti, der ist glücklich hin und wieder dann noch an der Volksbühne zu sehen in dem Clockwork Orange Inszenierung. Da singt er dann auch nochmal Hey Joe, ist ein prima Anblick und eine prima Anhörung. Was bleibt mir jetzt noch übrig zu sagen? Vielleicht, ach, schnell mal Schlussworte einholen. Schlusswort, ihr Pfennig? Hallo? Oh Mann, Kinder, ihr müsst aber schon ein bisschen schneller schalten. Reicht dann nicht bloß anzurufen. Tag, Schlusswort? Ja, hallo? Ja, Schlusswort? Schlusswort. Danke. Noch ein Schlusswort? Hallo, Kuttner. Schlusswort. Du rufst Leute, ich habe schon vor 2 Wochen auf dem Anrufbeantworter jemanden gegrüßt, also grüßen darf man ja nicht. Richtig. Schlusswort? Hallo? Mensch, Kinder, ihr müsst ein bisschen flinker werden. Wie wollten ihr mit dem Hallo, schnellen Kuttner. Radio überhaupt Danke, zurechtkommen? Kuttner. Ja? Danke. Oh, prima. Danke, hier ist Henrik. Kuttner, ganz kurz. Schlusswort. Ganz groß, danke. Du hast meinen Sohn ganz glücklich gemacht mit einer Unterschrift in deinem Buch. Super, danke. Tschüss. Danke. Tag, Schlusswort. Hier nicht, da. Ja, hi. Schlusswort. Ja, ich wünsche allen Berlinern, Bremern und sonstigen eine gute Nacht. Ja, ich auch. Gerade den Bremern, die haben es nötig. Tag. Ja, ich muss dich jetzt mal verteidigen. Schlusswort. Geh jetzt nicht auf. Schlusswort. Du warst vorhin so grantig zu diesem Bremer, weil er sich gemeldet hat mit Sven und Alexander. Richtig. Ja, jetzt weiß ich auch. Er hat nicht Stefan gesagt, er nur, hat Sven gesagt. Ja, genau. Und warum warst du so böse? Ich war ja nicht böse, ich war nur Gott und Papst und Täufer. Ich danke dir aber trotzdem für die Verteidigung. Ja, die ist ja hin und wieder nötig. Tschüss. Tag, Schlusswort. War eine schöne Nacht. Und ja, danke. Und sollte aber blöde, und aber blöde sollte dann bestimmt kommen. Abgeschnitten. Tag, Schlusswort? Schlusswort? Hallo. Hallo. Was kostet die Butter in Dänemark? Was ist hier? Was? Ja, Schlusswort? Schlusswort gefällig? Je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden. Ja, gut, dann leben wir in unsicheren Zeiten. Schlusswort? Keine Kindermusik zum heute beginnenden Kindertag. Oh, Schlusswort ist ja nicht Kindertag heute. Schlusswort? Oh, klasse. Genau das werde ich jetzt tun. Diese böse Sendung ist jetzt zu Ende. Der alte Grantel geht jetzt nach Hause, zieht schön die Mundwinkel runter, klappt seine Äuglein zu und meißelt sich noch böse Zornesfalten in die Stirn, um da seine unverdiente Ruhe zu finden. Wer trotzdem sich weiterhin geißeln lassen will, der sollte in der nächsten Woche wieder einschalten, wenn wieder Sprechfunk ist, am Dienstag um 22 Uhr. Wer sich nicht geißeln lassen will, der soll sich doch irgendwie einen Dreck, sage ich da an der Stelle, nur weil mir fällt jetzt ja nichts Schlimmeres ein. Was würde ich gerne noch sagen? Trevor Wilson kommt jetzt gleich. Er hat, wie gesagt, sein Taschenmesser nicht öffnen können und wird mit dem Nightflight starten. Ich wollte noch mal an meine Sprechfunk Drückerkolonnenaktion erinnern. Wer eidesstattliche Versicherungen beibringen kann an Fritz, Sprechfunk, Postfach 909014439 Potsdam, dass er einen neuen Sprechfunkhörer gewonnen hat, der hätte die Möglichkeit, in die Auslosung von 3x10 sauberen sowjetisch-leninistischen Rubeln zu kommen. Die böse Sendung ist zu Ende. Tschüss. Sehr günstig, dass Kuttner einfach mein Jingle-Maschine irgendwie sabotiert hat. Also, Fritz präsentiert Night Flight. Nächste Woche würde ich mal Ihnen ein bisschen helfen mit seiner Sendung. Dann beliefe ich zwei nagelneue Versionen von Hey Joe. Und vielleicht habe ich noch ein paar zu Hause in meiner schrecklichen Fundes. Aber war eine ganz beschissene Sendung, wa? Also, wenn ihr beschissene Sendungen mag oder mögen, dann bleibt mal dran bis 4 Uhr morgens, weil, ja, meine sind gewöhnlich absolut scheiße. Und meistens ist das Music gut, heute Abend und das Moderation scheiße. Aber heute ist sogar das Music auch schlecht. Also, Pech. Shit-Radio halt, ne? Oft Shit-Radio. Honda 2 kriegt ihr nicht K.O. Do you remember a time when you were a girl from Mars? I don't know if you knew that. Oh, it's Deb, they're playing cards and you were intimate cigars. And she never told me her name. I still love you, the girl from Mars.